In this constantly evolving world, where trends change with the blink of an eye, how do you connect with your audience? People Power, the global brand experienced by millions with the power to motivate. A brand that has captured the hearts and minds of a worldwide audience. Built by one fearless leader with an unprecedented and unrelenting vision. John Laurinaitis, WWE Executive Vice President of Talent Relations and General Manager of Raw and SmackDown, uses his extensive championship background to motivate the superstars of today, pushing them to be the best they can be, all for you. May God bless each and every one of you. May God bless People Power. People Power, a force with a simple mission. Podcast ohne Superstition, aber mit Hintergrund. Der obligatorische Host Lenny begrüßt in unregelmäßigen Abständen Christian Kleisi, Hirse und viele mehr als Gäste. Wir wünschen nun gute Unterhaltung beim Hören dieses Podcasts. Der Speedy hatte da mit einem wunderschönen Gesang den zweiten Part des Kayfabe Over the Limit Reviews angekündigt. Und ich glaube, ich überlasse dir jetzt nochmal ganz kurz das Feld. Und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum jetzt ein zweiter Part kommt. So, jetzt erkläre ich euch das in aller Ruhe, wirklich in aller Ruhe. Denn ich, Blödmann, hatte tatsächlich am gestrigen Abend nicht den zweiten Teil vom Computer gehabt. Jetzt könnte man am Computer die Schuld suchen, an der Festplatte oder aber an mir. Und an mir liegt das definitiv nicht. Wenn, dann an John Laurinaitis oder sonst jemanden, aber nicht an mir. Also das ist wirklich, da muss ich mich dafür entschuldigen, aber nicht im Interesse von mir, sondern im Interesse meines PCs, dass er da mal wieder so sehr gestreikt hat. Und der zweite Grund war eben auch noch, dass sich Eddie Guerrero wieder mal im Grab umgedreht hat, da Vicky Guerrero wieder gesehen hat. Also es war auch, das hat mich sehr fasziniert am gestrigen Abend. Aus diesem Grund musste ich den zweiten Part leider nicht aufnehmen. Aber jetzt wundert ihr euch, wie gesagt, wahrscheinlich, warum der Speedy hier mit dabei ist. Wir haben den Speedy aus rein hygienischen Gründen hier mit reingebracht, damit er ein bisschen aufgeräumt wird. So. Und als gelegentliche Putzfrau begrüßen wir den Speedy jetzt nun also im zweiten Part des Over the Limit Review Podcast. Hallo Speedy! Hallo! Ja, ist auch ein Wort, so. Auch mit dabei. Darf ich das tun? Ich möchte mich übrigens auch nochmal entschuldigen, dass der Jan gestern im ersten Part unseres Podcasts zweimal hintereinander... Also... Möchte ich jetzt erstmal gesagt, dass das in Deutschland verboten ist? Da geht man dann gar nicht wahr. Man muss. In der Schweiz kann man das schreiben, wie man will. Da kann man da schreiben, was lustig ist. Oder wie viel man hat. Kommt halt immer drauf an. Aber in der Schweiz kann man das schreiben, wie man lustig ist. Das haben wir jetzt also schon mal gelernt. Sag mal, Speedy, isst du gern Rico? Ja, schon. Siehst du, also da wurde das ganze Gehirn schon wieder vereist durch das gesamte Regula. Nein, ist wie die kleine Spaß. Und ich glaube, jetzt wäre es auch langsam an der Zeit zu starten mit dem zweiten Part, denn wir haben ein bisschen rumgeguckt. Wenn man es mal so ausdrucken. Gurke? Apropos Gurke. Und wir starten damit auch sofort mit dem World Heavyweight Titelmatch, denn das war ein Fatal 4-Way Match und Sheamus, der Weltschwergewichts-Champion, gewann gegen Alberto Del Rio, Chris Jericho und Randy Orton. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hatte wenig Hoffnung in dieses Match und es wurde ihnen auch sehr gerecht. Also ich möchte es jetzt mal nicht so sagen, dass es wenige Hoffnungen waren, aber sie haben sich dann doch in Glückshormone umgewandelt und in diesem Match spürte ich das erste Mal, trotz diesem Finisher-Bash-Up, zum ersten Mal eine riesige Euphorie in einem Fatal-Four-Match. Hatte ich zuvor fast noch nie. Also mich hat dieses Match wirklich mitgenommen und versteht mich bitte nicht falsch. Das Match war absolut nicht am besten, aber es war halt schon nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Also es war schon richtig gut. Also für B-Pay-Per-View war es in Ordnung, sagen wir. Genau, so. Man muss auch immer die Verhältnisse beachten. Jan, vielen Dank. Und du hast schon viele Straftaten begangen in diesem Podcast, und das, wo wir erstmal 6 Ausgaben haben. Es ist immer wieder faszinierend. Du bist eine wahre Inspiration für mich, Jan. Und ich darf das vielleicht auch jetzt mal so sagen. Du bist sozusagen das Sprachrohr der Sprachlosen. Das muss man wirklich mal so sagen, zumindest in diesem Podcast. The Voice of the Voiceless. Da fällt mir noch wieder was ein. Aber wo, Voiceless, könnte ich vielleicht noch mal eine kleine spannende Anekdote aus meinem Leben erzählen. Denn vor 2 Wochen hatte ich, wann war's? Müsste am Mittwoch gewesen sein. Das sind nicht 2 Wochen, aber fast. 2 Wochen sind 2 Wochen. Tatsächlich hatte ich einen Freund aus meiner Klasse hier. Du hast einen Freund? Der ist kein Wrestling. Der ist wirklich kein Wrestling-Fan. Und ich hab zu ihm mal gesagt, komm, wir schauen uns mal zusammen Raw an. Hat er dann tatsächlich auch gemacht. Und danach hat er mich allen Ernstes gefragt. Weil da war ja auch das Segment mit Santino Marella und Ricardo Rodriguez mit dabei bei Raw am Montag. Er hat mich wirklich gefragt, so eine Kinderkacke schaust du dir an? Da ist mir zum ersten Mal klar geworden, wie sehr die WWE im Fiji, Schlamassel steckt. Muss man ja wirklich mal so sagen. Also das, was da am Montag mit Santino Marella und Ricardo Rodriguez war, das kann man wirklich nicht mehr ernst nehmen. Also, es war wirklich ein neuer Tiefpunkt. Genau, das Match bei SmackDown zwischen Ricardo Rodriguez und Santino Marella. Also, anstatt dass man Ricardo Rodriguez mal als guten Wrestler aufbaut, als euphorischer und auch guter Wrestler, hat zwar nicht den dafür entsprechenden Körperbau, aber er hat durchaus schon mit einer Maske gewrestelt, aber nicht im Luchador-Bereich, sondern auch im Independent-Bereich in Amerika, was das angeht. Und aus diesem Grunde hat er eigentlich auch gute Matches abgeliefert und man hätte aus ihm ja nicht so irgend so ein Comedy, weil mit Anzug, also ich frage mich ja auch manchmal, also die Rolle des Heels wurde früher mit einem Anzug interessanter gemacht, heute ist es mehr oder weniger sporadisch. Also, man kann das wirklich mal so sagen. Na okay, also unterhaltend war dieses Match absolut. Es war zwar ein richtig großer Finisher-Bash am Ende, aber genau das macht es irgendwie ein bisschen spannend. Und die Titelverteidigung war, denke ich, noch richtig. Aber muss ich jetzt endlich mal was Neues für Sheamus einfallen lassen, was uns ansonsten wird er nicht mehr lange Champion sein. Darf man vielleicht mal so sagen. Okay, dann fange ich mal mit den Expertentipps vom Jan. Bitte als erstes. Jo, also, was Neues für Sheamus wäre natürlich jetzt auf jeden Fall, es wird jetzt ja so sein, dass Alberto Del Rio gegen ihn bei No Escape antritt. Ich hätte es mir eigentlich schon mehr auch bei Over the Limit gewünscht, dass die beiden 1 gegen 1 antreten. Das war auch erst so geplant. Ich muss dich nochmal ganz unterbrechen. Speedy, weißt du das denn schon, dass No Way Out in Deutschland, weißt du, wie der heißt, der Pay-Per-View? No Escape. Gut, nee, nur so, weil... Das ist ziemlich einfach. Weil ja Elimination Chamber... Die Ausscheidungskammer heißt und das mit den... Und ich möchte jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, warum dieser Pay-Per-View in Deutschland übrigens in No Way Out umbenannt wurde. Ich glaube, das wissen wir nicht. Wegen einem Österreicher. Einem guten Österreicher, einem guten Österreicher. Wegen einem kleinen Österreicher. Nein, das wurde nämlich mit den Gaskammern in Verbindung gesetzt, in diesem... Ausscheidungscamps im Zweiten Weltkrieg, auch mit den, man bringt das ja meistens immer in Verbindung mit den nationalsozialistischen Arbeiterpartys. Ich sag jetzt mal Party. So, ich weiß nicht, ob Leute aufschwarten als Party werden kann, aber naja, also in Deutschland heißt das aus diesem Grund also No Escape. Was ich auch nicht verstehen kann. Naja, No Escape, No Way Out. Denken Sie mal über die Bedeutung nach. Von diesen beiden Namen. Ist eigentlich genau dasselbe. Ja, okay, Jan, dann machen wir weiter. So, jetzt habe ich mal wieder komplett den Faden verloren, weil du mich unterbrochen hast. Das hast du doch immer. Nein! Ja, nur wenn ich was trinke. Nur wenn ich was trinke, aber ja, okay. Ach so, ja, immer die Flasche verstecken. Chris hat wieder weiße Wolken in seinem Zimmer, aber okay. Also, folgendes. Also, wie gesagt, Sheamus gegen Alberto Rio hätte ich mir 1 gegen 1 bei Over the Limit gesehen. Warum Chris Jericho und Randy Orton dazugekommen sind, wissen wir natürlich alle. Es gab ein Tag-Team-Match, Chris Jericho und Alberto Rio gegen Sheamus und Randy Orton. In dem Match hatte auf einmal, hatte aus Versehen Sheamus Randy Orton angegriffen mit dem Bro-Kick. Dann war Chris Jericho und Alberto Rio haben das Match ja gewonnen, dank dem Codebreaker von Chris Jericho. Danach ging er in den Backstage-Bereich und hat zu John Lennon gesagt, ich verdiene es mehr, World, ein Titelmatch, um den World Title zu bekommen, weil ich gerade eben Sheamus gepinnt habe oder Orton, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, in dem Tag Team Match. Auf jeden Fall sagte Jericho, dass er ein World Title Match verdiente und dann kam auf einmal auch noch Sheamus noch dazu, glaube ich, und Randy Orton auch und er hat irgendwie mit Sheamus was geredet, warum hast du mich attackiert und sowas. Orton sagte auch, er verdient auch ein World Title Match und so weiter und dann setzte dieser unglaublich kreative General Manager von Bob Rowan SmackDown das Fatal 4-Way-Match fand. Also ich kann nichts dazu sagen, es ist einfach nur einfallslos, die Fehde, man hätte es einfach besser aufbauen müssen, also die Fehde nicht gut aufgebaut. Das Match ging einigermaßen, also für ein Fatal 4-Way-Match, für ein B-Pay-Per-View eigentlich ganz in Ordnung, nur halt nicht den, nur nicht den Maßen, die ich erhofft habe, ganz ehrlich. Von daher, es war, wie gesagt, nicht, es war, auf jeden Fall war klar, dass Sheamus gewinnen wird, weil die anderen wären auch eh sinnlos gewesen und ich hoffe auch jetzt wirklich, ich mag Alberto Del Rio nicht, weil er Edge in den Ruhestand gezwungen hat, er hat einen kleinen Teil dazu beigeholfen, eigentlich war es ja eigentlich das Spiel. Ja, es war der, ich wollte es gerade sagen, jetzt hier vom Post-Play. Chris, unterbrech mich nicht, sonst tue ich das auch. Merkt, also dieser Podcast hat echt Qualität, hier weiß jeder genau, von was er redet. Darum bin er hat hier höchstens Quantität. Ja, auch, definitiv. Ja, wenn ich mal weiterreden und dürfte. Und zu Realität. Nö, darfst du nicht. Ja, dafür ist ja das Speedy da. ja, jetzt wurde ja, jetzt Chris Jericho sollte jetzt eine Fehde mit Randy Orton bekommen, aber da wir jetzt alle wissen, dass er in Brasilien eine Flagge zerbrochen hat oder sowas, keine Ahnung, was er gemacht hat, zerbrochen und dafür wurde er jetzt von der WWE suspendiert, beziehungsweise entlassen, weil er jetzt, es war, ist natürlich eine Storyline, dass er beinahe, dass er jetzt eine Strafe von Brasilien bekommen hat und sowas. Und ja, nur weil er mit Fozzy wieder auf Tour gehen wird. Also ich verstehe das nicht. Die WWE bringt Chris Jericho wieder mit diesen geilen Promo-Videos und dann lassen sie ihn wieder fallen. Und in allen 5 Pay-Per-Views diesen Jahres hat er alle Matches verloren. Das verstehe ich nicht, warum man dann Chris Jericho wiederholt. Also ganz Fazit, Fatal 4-Way-Match ging für das Pay-Per-View. Auch für das Alberto Del Rio gegen Sheamus gewinnt. So, jetzt darfst du reden. Ja, kurze Information, es steht 2-3 im Spiel Deutschland gegen die Schweiz. André Schürrle markierte gerade das 2-3 und jetzt sollte man vielleicht mal sagen, Speedy, es wird nochmal spannend. Es wird jetzt auch nochmal knapp. Also, ich würde sagen, machen euch fertig. Fußball oder Eishockey oder was? Eishockey! Fußball, Speedy. Eishockey! Ich hab eigentlich erst gedacht, es war Cricket, aber dann habe ich festgestellt, dass es Fußball war. Es hat immer so ein bisschen gedauert. Ne? Also auch wieder das ist der Yogi. Ja, definitiv. Da stimme ich dir zu. Und ich glaube, jetzt sollten wir mal wieder auf die richtigen Themen eingehen. Und ich würde euch jetzt gerne mal fragen, warum Beispiel man... Nationalsozialismus. Warum man denn Albert Einstein gerne mal in Relation zu Bret Hart nimmt. Wisst ihr das? Wisst ihr warum? Jetzt kommt irgendein Witz. Darf ich vielleicht mal einen kleinen Witz erzählen? Wieder mal? Weil die beide scheiße aussehen. Fragt ein Brett einen Stein. Wer bist du denn? Sagt der Stein. Ich bin ein Stein. Sagt das Brett, wenn du ein Stein bist, bin ich Brett hart. So, jetzt wisst ihr, warum ich beide... Das hast du schon mal erzählt. Das habe ich schon mal erzählt, aber ich wollte einfach mal Erinnerungsvermögen testen. Wisst ihr? Aber ich merke, beim Jan ist es noch grundlegend vorhanden. Ich weiß nicht, wie es beim Chris aussieht. Was? Ja, Chris, super, da hast du auf jeden Fall recht. Ich weiß auch nicht, also rede ich denn nicht mehr Deutsch oder was ist hier? Rede ich Chinesisch? Oder Chinesisch? Jetzt ist das auch wieder eine interessante Frage. Was sagt ihr? Chinesisch oder Chinesisch? Jetzt wird's interessant. Jetzt. Mandarin. Ja, auch was. Mandarin natürlich. Aber jetzt habe ich Hunger. Gegen den Windpisser. Oh. Jan, wenn du eine Freundin zu Hause sitzen hättest, dann hättest du jetzt keinen Hunger auf. Dann würdest du eher Mandarinen anfassen, anstatt zu essen. Das hat man so sagen. Woher weißt du das? Hast du mein Tagebuch gelesen? Oh, das hätte ich habe nur John Long Nines gefragt. So. Wir sind ja der People Power Podcast. People Power! People Power Podcast. Ja. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben, meine Freunde? Mandarinen. Ja, du hast gefragt, ob es chinesisch oder kinetisch heißt. Oh mein Gott. Und es steht 4-2. Die Schweiz führt 4-2. Stefan Lichtsteiner macht das 4-2. Es ist nicht so. Ich glaube, das ist ein Fußballspieler. Speedy, das ist echt der Hammer. Und da ist ein Fan mit Arsenal London Trikot. Da ist ja. Juhu. Ja, so zeigt es Besonnenheit, meine Freunde. Das ist naja, machen wir weiter. Losers. Ja, danke, Speedy, super. Also, Speedy, wo die Schnette macht von Mexiko. Sag mal, warum seid ihr nicht alle eigentlich beim Song Contest dabei? Also, das ist unfassbar. Die hätten euch doch gleich mit Klacks aufgenommen. Du hättest einfach die Straße entlang laufen können. Ich habe in Musik tatsächlich, ob man es glauben mag oder nicht, eine 1 im Singen. Und generell auch sonst, weil ich Gitarre spielen kann. Ja, aber ich habe auch eine Einführung, aber in der Schweiz ist das nicht. Ich singe privat nie. Schön ist es auf der Welt zu sein. Sagt wenn die Rock ein Schweizer zu einem dummen Schwein. Roberto Blanco blanker als sonst. Ja. Zum Glück kann ich jetzt genau berechnen, wo die Pieptöne hingehören, denn jetzt wieder Piepton. Das ist doch echt genial. Naja. Ski-Heil? Ja, Ski-Heil. Das hat er auch gesagt. Also im Skilager Ski-Heil hat sich damit müsste sich Speedy doch auskennen, Ski-Heil, ne? Zu einem Direktorengruß entwickelt. Das war früher mal ein Diktatorengruß, heute ist ein Direktorengruß. Das ist wirklich der Hammer. Ja, okay, machen wir weiter. Ich glaube, das war das Match des Abends. Nein, Spaß beiseite. Brodus Clay besiegte The Miz. Ja, eigentlich damit an. Ja, definitiv. Und das ganze fing ja eigentlich damit an, dass The Miz in den Ring kam, um eine Promo zu machen, um zu beweisen, dass er der beste Tänzer der WWE sei. Also, WWE, wie gesagt, Santino Marella, Ricardo Rodriguez, vielleicht sollte man da mal ein Stable gründen. The Dancing Shut the fuck up. Play in The Miz. Du lädst mich hier ein und lässt mich nicht mal über das erste Match sprechen. Ach, halt ja. Ich hab nur den ganzen. Also ich bin der Typ, der hier redet, die anderen seid nur da, um zu unterhalten zu werden. Ja, also lieber mal, wenn der Jan Fernsehen schaut, dann bin ich konsterniert. Da denke ich nur noch an Schweiz gegen Deutschland. Das ist wirklich da mal. Nein, natürlich, hier muss ich euch drei jetzt noch fragen. Danke, dass ihr für mich hier mit euren Metaphern auf dem Laufenden haltet. Und Chris, dann sag du mal noch deine Meinung hier. Also das Match war für ein Fatal 4-Way ganz okay. Und dafür, dass Randy Orton dabei war auch. Und also ich fand es nicht super toll, aber es war halt kein schlechtes Match. Und dass Chris Jericho jetzt auf Fozzy-Tour geht, da frage ich mal in die Runde, wie findet ihr Fozzy? Cool. Erstmal muss ich was anderes sagen. Man ist ja am Anfang davon ausgegangen, dass es ein Work war mit der Suspendierung von Chris Jericho und dem ganzen anderen Zeugs. Das hab ich schon gesagt. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, dass es wahrscheinlich doch kein Work war. Das liegt nämlich auch daran. Ich sag das noch immer, dass das ein Work ist. Ja, du sagst dann gleich mal, Kleisi, was das bedeuten könnte. Auch was mit Lance Storm. Lance Storm verkündete auf seinem Twitter-Account, dass er das mega doof findet, dass Jericho jetzt richtig down sei und zu Hause sitze und sogar völlig am Boden zerstört sei. Obwohl er nur dasselbe gemacht hatte, was einige ja zuvor auch schon mit einer Flagge gemacht hätten. Und die Suspendierung soll sogar real sein, laut Lance Storm. Und Lance Storm ist ja definitiv nicht mit der WWE irgendwie im Gange. Weil er halt wollte ja die WWE sogar wegen dem damaligen Vertrag aktuell verklagen. Also das ist, könnte wieder ein Hinweis sein. Also oder Lance Storm hat wieder einen neuen Vertrag. Könnte natürlich auch sein. Aber es ist halt immer so eine Sache. Hat Vince McMahon nicht da irgendwie Lance Storm rausgeschmissen oder so? Also genau, und das war auch einer der Gründe, warum. Das verstehe ich nicht. Der Typ hatte doch so viel drauf. Man hätte wirklich aus dem was machen können. Also Lance Storm ist, was die Technik angeht, ein richtig starker Wrestler. Der trainiert ja auch Chris Jericho. Also ja, und übrigens zur Information: Nicht nur Lance Storm hat da was gesagt, sondern auch Shawn Michaels. Ja, das stimmt auch. Aber das, was Wrestling Infos da geschrieben hat, mein guter Jan, das war nicht ganz richtig. Dürfte man vielleicht mal so sagen. Das heißt, nein, das ist Wrestling Corner gewesen, nicht Wrestling Infos. Das ist alles gewesen, das stand da überall. Ach so. Ja, okay. Dann egal. Okay, na dann ist okay. Dann ist okay. Okay, Chris, deine Meinung jetzt. Also, Fozzy übrigens ist eine sehr gute Band. Darf man vielleicht mal so sagen. Aber nicht die beste, aber es ist eine gute Band. So, Chris, kannst weiterreden. Ich hab gehört, dass sie live scheiße sein sollen. Ja, das stimmt auch. Das stimmt übrigens auch, Speedy. Ich war schon in Berlin bei Fozzy und Chris Jericho kann live überhaupt nicht singen. Darf man vielleicht mal sagen? Chris Jericho verteilt während des Konzerts ein paar Codebreaker an die Fans. Ja, das hat er auch gemacht, aber hat nicht den Code gebrochen, so hat er ihn ja aufgemacht. Also einige weibliche Zuschauer, die waren da wirklich schon... Und es steht 3-4, Marco Reus, markiert den dritten Deutschland. 3-4, hab ich verpasst. Marco Reus, schießt. Bei mir bricht ja alles zusammen. Und Speedy, leck mich am Arsch, wie mach ich fertig? Du scheiß Schweizer. Komm her, du Hübscher. Das ist genial, Mensch. Ach. Sowas nennt man Sozialpodcast. Super der Benaglio, super der Benaglio, super. Musst du genau sowas werde ich immer verarscht und dann machen die Leute das einmal alle selber. Ist ja klar, ja, das ist ja. Jetzt hier von diesem Podcast. Mama, Chris, das ist wirklich deine Meinung hier. Du redest ja nie endlich zu Ende hier. Ja, wenn ich jetzt mal die Ferse ausmachen würde, könnte ich komischerweise immer aufhört, wenn du anfängst zu reden. Das ist jetzt nicht so, dass wir dich aber unterbrechen, aber du sollst jetzt einfach weiterreden hier. Ja, mach den Fernseher aus. Wenn du nicht weiterredest, dann bist du nicht mal mit dabei hier. Das was? Also das wird das Problem. Joa! Nee, war nur ein Wurf. Also, wie gesagt, das Mensch war. Das ist mein Beileid. Halt's Maul. Das Mensch war ganz okay, wie gesagt. Dass wir jetzt Seamus gegen Del Rio sehen, kann gut sein, muss aber nicht. Das wäre mir dann bei. Sei! Das werden wir dann bei No Escape sehen. No way out. Und. Naja, ich frage mich jetzt nur, was man mit Orten vorhat. Orten? Orten? Die Orten. Orten! Wiederholungstor! Ja, wie bei DSF früher. Das ist ja genau wie beim ersten Tor. Nein, es wurde nur die Wiederholung eingespielt. Ja, Mensch, super. Ja, mit Statue dabei nennt man das. Also. Nee, Chris, jetzt darf man endlich mal zu Ende hier. Das ist eine Zumutung mit dir immer. Also wir wissen ja jetzt, dass wir Seamus gegen Del Rio sehen werden, nur ich frage mich, welche Rolle Orton in den nächsten Wochen spielen wird. Gar keine. Was? Gar keine, das ist ja WWE-Mensch. Das ist ja kein Schlachtungsunternehmen. Das ist ja... WWE-Teile ist ja klar, Punk gegen Brian gibt weiter und World-Teile ist ja jetzt auch Seamus gegen Brian. Ballbesitz! Stellungswechsel! Oh, der Kleine ist raus! Das ist ja. Out! So, wenn ich nicht der Administrator wäre, dann hättest du ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, jetzt geh mir weiter zum guten alten Kleidi. Also Kleidi, du hast richtig Glück gehabt, wenn ich nicht der Administrator wäre dieser Konferenz, dann hättest du jetzt richtig viel Pech, also sollte man vielleicht mal so sagen. Ja, du kannst den Chris rauswerfen, der sagt dir eh nix. So Chris, wenn du jetzt nicht bald deine Meinung abgibst, dann gibt's rechtliche Konsequenzen. Ich war eigentlich fertig und gebe jetzt weiter an den guten alten stinkenden Kleidi. Ich hab ne Dusche hingegen dazu. So, dir. Jetzt machen wir erstmal die Rolleneinteilung. Chris, du bist der Heel, ne? Rollenspiele, yay! Ich mag nur Doktorspiele. Das ist auch ein Rollenspiel. Ja, und ich Fußball spiele. So. Nein, jetzt zeig sie los. Mach endlich hier. Ja, wozu? Worum geht's? Gute Frage. Wrestling. Fußball. Welches Match? Heavyweight-Titel-Match. Achso, ja. Ist ja nachher. Viertel-Four-Way-Match, ja, gutes Match. Bis auf den Sieger war das Match gut. Ja, ist auch eine Meinung. Ja! Stein! Stein! Du! Bibini! Schweiz führt 5 zu 3! Nur noch 5! 5 zu 3! Also, Speedy, das ist ja Hammer! Das ist echt der Hammer! So ein Scheiß. Die Euphorie kennt keine Grenzen. Also, Speedy, wenn du nicht mit dabei wärst, dann würden wir nie so jubeln bei jedem Tor. Aber eben da du dabei bist, wir müssen dir auch mal Erfolge gönnen, was Fußball angeht. Darf ich sagen, dass mir Fußball am Arsch vorbeigeht? Was bist du? Welche Sportart? Ich hab gedacht, vorne rum, aber nicht. Welche Sportart machst du denn? Wrestling. Und eine richtige? Kein Kinderfernsehen, Speedy! CZW! Wrestling! Ja, super! Ach, der Ottbauer! CZW, meine Freunde! Ja, kann nicht schaden! Am nächsten Mittwoch, meine Freunde, ist Alexander Bielski alias Pantechcheck bei uns im Interview. Und dabei wird es unter anderem auch um seine Autobiografie, um seine Neuveröffentlichung, um seine Neuauflage von Meine Kämpfe gehen, aber auch um die von Marco Eisenbart gedrehten Dokumentation Crimson Mask, in der er ja der Hauptdarsteller ist, also was heißt Darsteller, eben der Hauptprotagonist, was das Ganze angeht, und er wird, wie gesagt, nächsten Mittwoch bei uns im Interview sein. Allerdings gibt es da einige Komplikationen, da der gute alte Alex den Termin auf 11 Uhr verschieben möchte am Mittwoch, und da sind wir ja noch in der Schule, Gleisi. Ja. Aber das werden wir irgendwie regeln. Wenn nicht, dann kommt es halt später, aber da wird es noch eine genaue Meldung geben. Aber Gleisi, also wie gesagt, du hast dir ja das Tournament of Death angeguckt und wie fandst du den TJ da so? Ja, mei, doch war super Tournament. Er hat ja. Also dann sag ich jetzt mal was zu TJ. Nein, jetzt bin ich dran, Luriko! No. Ne, hier, der hat das letztes Jahr gewonnen. Ja, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Also aber hast du Tournament of Death 8 oder 8.5 geguckt? Ja, das, wo der dabei war. Da war er in beiden. Im 8 ja, hat er im finalen Match seinen Gegner umgebracht und deshalb haben sie es nochmal neu gestartet in diesem Jahr. Also der Gegner ist jetzt nicht tot, der ist im Gefängnis, das ist Nick Gage. Der Gegner ist nur verblutet und war für 8 Minuten klinisch tot und ja. Genau. Geht ja. Also Deathmatch Wrestling, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Das ist wirklich schon. Don't try this at home. Da sollte man es wirklich wörtlich nehmen. Also, ich zitiere jetzt mal Chris Hero. Oder besser gesagt den TJ, denn selbst er sagte ja, dass man am Anfang eigentlich hätte ganz klein anfangen müssen. Also 3 Leuchtstoffröhren hätten vielleicht gereicht im ersten Match, aber nein, das waren direkt 200 ungefähr. Also man hat es direkt übertrieben, also da gebe ich dem TJ schon recht, was das angeht. Wie gesagt, also Speedy, hast du noch irgendwelche Fragen irgendwie an den TJ, jetzt ganz spontan? Also. Ja. Ich hätte eine Frage, aber ich weiß nicht mehr welche. Also hast du keine, also. Das passt. Ich schick dir die Frage dann noch, wenn sie. Ja, Speedy, also überleg einfach nochmal. Wenn du immer Fragen hast, schick sie einfach zu, weil wir nehmen die alle dann zusammen. Ja, also ich würde sagen, TJ ist mein Lieblingswrestler. Und ja, ich kann beides empfehlen, die Dokumentation und das Buch. Das Buch habe ich mir übrigens, ich habe es in der Printversion schon. Ich habe mir es aber jetzt, nur wegen den Bildern, muss ich sie mir vorstellen. Gehört? Habe es mir am Donnerstag noch für 6,50 € im Amazon Kindle-Shop geholt. Also ich bin wirklich ein Hardcore-TJ-Fan, obwohl ich die Doku noch nicht mal gesehen habe. Also egal. Also, ich habe ja zu Hause die erste Auflage des Buches. Wie ist denn eigentlich, du hast ja gerade gesagt, du hast die Doku schon gesehen, Crimson Mask, ist das eine? Ja. Er hatte ja früher schon mal eine, also Cutting Deep, aber da war halt die Grundvoraussetzung, dass man auch schon ein bisschen Wrestling-Fan ist. Und bei Crimson Mask wird das Thema ganz frisch aufgerollt, muss man ja wirklich so sagen. Und da möchte ich dich jetzt mal fragen. Also es ist vor allem eine Doku, die sich auch nicht unbedingt positiv über das Ganze äußert. Und ja, es ist eine sehr harte Doku, also das hat einem das eine zum Teil doch schon, schon Stiche ins Herz versetzt, vor allem wenn sie dann die Szene zeigen, in dem er sich den Rücken gebrochen hat, in dem Match bei Hate's Fucking Birthday Party gegen Masada, als er auf den Kopf gefallen ist bei einem versuchten Frankensteiner. Also das sah sehr schön aus. Weil ich knallen empfehle. Das sah sehr schön aus. Man merkt schon, wir sind ein richtiger wohlhabender Podcast. Wir bestechen nicht durch Geld, sondern durch ich sag mal lieber nichts. Weil sonst könnte ich jetzt hier nicht. Sonst könnte ich jetzt wieder Pieptöne Omas reinmachen, aber das will ich nicht. Wir bestechen nicht durch Geld, wir bestechen durch nichts. Genau das. Piep. Wir bestechen durch nichts. So, wieder ein neuer Piepton. Also, nein, also man merkt, der Speedy kennt sich also auch bestens mit der Hardcore-Szene aus, also Deathmatch-Szene. Da freue ich mich auch, dass wir der Speedy, dass da auch ein richtiger Experte hier mit dabei ist. Er kennt sich mit Hardcore aus, entweder in der Matchart oder sollen wir darunter was anderes verstehen? Also der Hardcore-Wrestler von CZW hat ja früher auch Hardcore-Schwulen-Pornos gedreht. Okay. Die ich mir übrigens nicht zu Gemüte geführt habe, falls ihr das wissen wollt. Speedy. Mal eine ganz, ganz kurze Frage. Du ist böser das, Bube, ist du. Das jetzt Makulatur, was du gerade erzählt hast, oder war das jetzt Quatsch? Das ist echt so. Der AR Fox hat früher Pornos gedreht. Nee. Dann Wrestler. Soll's ja geben. Ich meine, die Leute mir jetzt sterben sagen, ja auch der, nicht nach dem... Du willst mir jetzt sagen, dass der TJ früher schwulen Pornos gedreht hat? Das auch, so sieht er ja auch aus. Jetzt werde ich jetzt Huges blocken, ey. Meinst du das jetzt auf TJ bezogen oder auf was anderes? Nee, auf AR Fox. Ich habe nämlich jetzt schon gedacht, weil wir gerade auf dem TJ geredet haben, dass der TJ früher Schwulpornos gedreht hat. Ich hab gedacht, dass du einen Witz erzählt hast. Ich habe jetzt echt gedacht schon, oh mein Gott, dann bestell ich den lieber gleich wieder ab. Also, das wäre ja verachtend. Nein, es war ein kleiner Witz. Jan, du wolltest noch ganz kurz was sagen. Ja, wir kommen mal wieder vom Thema ab. Ach so, ja, danke. Nein. Also, wir reden hier über schwulen Pornos von DJ und ja, und wir kommen eigentlich zum richtigen Thema. Das heißt ja Over the Limit Review Review von DJs Gay Pornos. Ja, also, ja, du hast es schon gesagt, über dem Limit. Also, da ist in der schwulen Pornos gerade richtig. Das hätte den Pay-Per-View eigentlich nur aufwerten können, oder? Schwulen Porno mit Edge und Randy Orton im Ring. Over the Limit. Hätte man dein Bett im Ring aufgestellt. Die Protest Orten. Clay. Und dann kommt Protest Clay und... Nein. Guck mir gerade ein schönes Match an. Ja, und dann kommt Protest Clay und nimmt sie beide dran. Hätte man ja machen können. Und Naomi und Cameron filmen das und stellen es bei Youtubes rein oder YouPorn. Ja, ich hab das. Bei mir zu Hause auf der DVD. Du kannst sie ja kaufen, dann hast du es. Ja, also, Chris, hier geht nichts ohne Geld. Also, du denkst hier wohl, du kannst hier Pay-Per-Views im Livestream anschauen, obwohl das kostenlos ist? Nee. So oder so, also, immer. Noch für die Hörer, denn die sehen ja nicht, dass der Chris gerade was geschrieben hat, und zwar hat er geschrieben, ob jemand ein Video davon hat, wie sich TJ die Wirbelsäule bricht. Ich hab davon auch noch nie ein Video gesehen. Und Tor! Tor 6:3 für die Schweiz! Aha! 6:3, unfassbar! Was ein Einstand für Ter Stegen! Also, das ist wirklich der Hammer! Der Stegen ist im Tor, jetzt ist alles klar. Ich glaube, ich weiß nicht. Es war ein irreguläres Tor! Den Ter Stegen hatte den Ball noch davor gefangen. Sorry, habe ich nicht gesehen, ich mache ja gerade eigentlich Podcast. Mit Manuel Neuer im Tor stand schon 10:3 für Schweiz. Ja, aber nur ungefähr, ne? Also, so auf genaue Prognosen stehe ich nicht. Okay, ja, Kleissi, ich war aber vorhin schockiert, als ich gehört habe, Habe ich mir erst so richtig gedacht. Ach du Scheiße, der TJ hatte Schwulporn. Ich war echt schockiert. Oh. Also man kann nicht übertreiben. Ich hab grad schon gegoogelt, aber noch nichts gefunden. Das ist mir klar. Also. Ich habe aber das Match vom Tournament of Death gesehen gegen DJ Hyde. Also, das sind ja eigentlich in Relation zu diesen Pornos, weil es ja wirklich Pornos gegeben hätte. Das Match von Tournament of Death 8 Pound 5. Da wären ja die Pornos eigentlich das richtige Deathmatches gewesen. Da hätte sich auch die ganzen Namen holen können. Achso, das Thema ist Over the Limit. Bist du der Weg? Ja, ja, also könnt ihr mal über Dinge reden, die alle über dem Limit sind, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Könnt ihr drüber reden? Nein. Also Speedy, deine Meinung noch zum Fatal 4-Way Match? What? Ja. Und beeil dich! Immer noch krass. Also, es war wie bei den letzten zwei Randy Orton Pay-Per-View Matches. Ich habe nichts mehr erwartet und ein einigermaßen gutes Match bekommen. Ja. Ja, das sind echt Experten, also man merkt schon. Ich bin Hardcore-Experte, fuck you mit WWE. Eins wie die kleine Spaß, das war natürlich, also ich bin ja immer so ein Mensch, der wirklich gerne Spaß macht, aber dann immer vom der Thema abweichen. Das ist eine richtige Schmunzelrakete. Ja, also man hat dich durch Schweizer Dialekt nicht verstanden. Nein, kleiner Spaß, ab und reinmachen. Gott, wie dann, kleiner Spaß, wie läuft's denn mir jetzt? Hört euch bitte diesen Podcast an. Das wird im Nachhinein richtig geil, wenn dann immer, wenn jedem zweiten Wort BIEP kommt. Das wird echt genial. Das muss sich ja auch jeder anschauen. Ich muss mir den mal da vorne mal anhören, da könnte ich kotzen, deswegen. Aber Lenny, warum sagst du denn hier in dem Podcast, dass sich jeder den Podcast anhören soll? Das ja. Nee, das passiert, wenn man Gäste wie den Gleisi hat. Das ist einfach auch. Aber es ist abgefuckt. Ich schicke euch mal jetzt ein Video, da wird aber leider nicht gezeigt. So weit laut, ja, das ist übrigens ein Podcast. Videos geht ja nicht. Ja, egal. Also, ich weiß noch nicht. Gleisi, weißt du denn, was ein Podcast ist? Ja. Da, super! Super. Also, Gleisi weiß, was ein Podcast ist. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wenn man weiß. Okay, also das Match haben wir abgeschlossen. Endlich. Und jetzt kommen wir endlich zum Highlight des Abends. Brodus Clay bewegte wieder mal seine Hüften gegen The Miz und besiegte ihn auch. Und The Miz hatte danach davor, wie gesagt, behauptet, er wäre der beste Tänzer der gesamten WWE und tanzte da eine flotte Sohle aufs Parkett. Und ich muss ehrlich sagen, habt ihr eigentlich den Botch mitbekommen? Hier jetzt, ich meine, also den... Meinst du Brodus Clay? Nein, als die Musik von The Miz noch weiter lief. Achso, ja. Der ist ein einziger Botch, der ist durch den Botch entstanden. In einem schwulen Porno. Von TJ. Also, der Funkasaurus darf also weiter bei Pay-Per-Views antreten. Und Lenny soll mit TJ noch mal auf die Pornos an. Ja, das werde ich auf jeden Fall mit einbringen. Das kann ich euch sagen. Also das werde ich ihn darauf einbringen. Was der Speedy gesagt hat. Ey, das war ja ganz löcher. So, und ich bin ja jetzt wirklich mal gespannt, wohin es mit Clay noch geht. Beziehungsweise, wie lange es noch weitergehen wird mit ihm. Denn einen Push in den Main Event kann sich sicher hier keiner von uns vorstellen. Aber was dann? Komische Sache und schade um The Miz, der immer noch irgendwo hängt. Obwohl er ja, also, in jetzt meine Sache, ne? Hat er eigentlich so viel Potenzial. Und Miz sitzt offenbar... Ach, DJ war bei AWA, das hätte ich jetzt überhaupt und Miz steckt offenbar bis zum Hals hin... Darf man vielleicht mal so sagen, und der Brodus Clay Act ist für jeden eigentlich mittlerweile durch. Entweder das gefehlt mit richtigen Matches, oder die können den guten Alten wieder entsorgen. Ja, okay, Jan, deine Meinung zu Clay gegen The Miz? Ja, wie jeder weiß, ich hasse The Miz. Ja. Raus! Raus! Ja. Gleisi, hör auf zu unterbrechen. Also, nein, erst magst du Danny nicht und jetzt magst du den Mist nicht. Was ist denn los? Ist dein Gimmick unterbrochen zu werden und ich spreche jetzt auch noch die dritte Tonspur drüber. Was? Und jetzt ist es ruhig. Piep! Ich überlege mich ganz ehrlich mal bald, mich zu Stuttgart 20 hinzusetzen und zu streiken. Also ich streike dagegen, dass ich hier ständig unterbrochen werde. Das ist Ist ja unfassbar. Das kannst du ja bei Pieptönen auch machen. Also hör dir den Podcast immer nicht an, weil man wird dich nicht hören. Es wird alles weggepiept, was du sagst. Podcast. Alles gepiept, ist alles zensiert. Jedes zweite Wort zensiert. Ja, Piep, hallo, Piep. Willkommen, Piep. So, nee, jetzt mal richtig bitte. Lass den Jan jetzt mal bitte ausreden. Geschossen. Super. Wie, die geht's dir noch? Geht's dir gut? Weil Kleis gesagt ich hat, ich glaube, ich lebe noch, aber. Okay. So, ich meinte die Schweiz auf dem Spielfeld. Ne? Macht doch alle einfach mal den Fernseher aus, geht raus und spielt mit euren Freunden. Also ist doch unfassbar, du. Ist doch schon Nachspielzeit. Wir haben keine Freunde. Das ist mir klar. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, meine Freunde, merkt euch das. Ich bricht mir leid von Henna Montana. Und nach dem Vorspiel ist das Spiel. Ja, super. Wir können ja gleich nochmal eine Analyse dazu kriegen, wie Dänemark gegen Brasilien gespielt hat. Nein, jetzt mal richtig bitte. Jan, hier, komm jetzt. Ich muss immer wieder sagen, komm, ich muss euch immer wieder motivieren. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen der Führer des People Power. Also, Adi! Auch wieder ausgepiept, meine Freunde. Ja, als ich gehört habe, der gute Lenny hat Piep gesagt. Der Führer. Also, da hörst du mal, kennst du eigentlich den hörst du mal, Speedy? Den braucht man nicht gerne. Der Hörsemann sagte neulich, dass wir der lustigste Podcast von allen sind. Speedy, was meinst du denn dazu? Du bist ja eher ein neutraler Beobachter. Und das, was du bis jetzt gehört hast, findest du das relativ lustig oder findest du das beschämend? Beides. Also, ja, also. Damit beenden wir diese Ausgabe für den Gleisi. Es war. Nicht für den Gleisi. Damit beenden wir die Ausgabe für den Speedy. Es war. Dankeschön! Ja. Aber mehr Lust. Dankeschön und auf Wiedersehen. Schau bald wieder rein. Also, wer das Lied jetzt nicht kennt, der sollte öfters mal Disney Channel schauen. Der hört das Lied wahrscheinlich 5-mal am Tag. So. Ach, so eine Kinderkacke schaust du? Da, was schaust denn du? Du schaust WWE, Speedy. Speedy, du schaust WWE. WWE und W. So, jetzt richtig. Sag mal, hat der Jan eigentlich jetzt seine Meinung gesagt oder nicht? Darf ich drüber reden? Okay. Jan, okay. Los, jetzt fang an hier. Nee, nein. Schweig. Speedy, also du bist mein Freund, du bist sympathisch. Ja, ist ja okay. Was darf der so ein Scheiß? Ja, nicht mein. Ja, jetzt rede! Mann, genau. Ich hab meine Leise vom Speedy unterbrochen. Das geht nicht mehr so weit. Ich doch gar nicht! Liebe Bauer nicht vergessen. Natürlich. Chris hat was gesagt. Ich wollte gerade wieder anfangen zu reden und dann muss mal wieder der Schweizer dazwischen sprechen. Also langsam habe ich Vorurteile gegen euch Schweizer, lieber Speedy. Also ich gucke jetzt Servus TV. Das ist ein österreichischer Sender. Scheißegal. Na gut, jetzt ist mir scheißegal, ob jemand dazwischen bricht. Wer jetzt dazwischen redet, der schmeiß ich ehrlich raus und das meine ich ernst. Das geht nicht, weil ich Administrator bin. So, mein Gott. Ja, Lenny geht. Lenny ist noch in Ordnung. Der muss ja aufnehmen, von daher. Ach, so ist das. So ist das also. Ja. Aha. Also. Er ist ja auch der Führer. Didi! Nein, so, Jan, jetzt rede endlich mal zu dem Match, ey. Weißt du, um welches Match und was es hier noch geht? Ja, denke schon. Ja, okay. Genau. Ja, nein, jetzt mal ganz im Ernst. Komm, jetzt mal ganz im Ernst. Bros Taking the Miss war's, ne? Richtig. Genau. Ja, wie jeder weiß, ich mag The Miz ringtechnisch, will ich hinzufügen, nicht. Ich mag ihn ringtechnisch nicht. Und für mich war es immer noch ein Fehler, dass die WWE den gepusht hat, aber naja. Kurze Frage, aber warum zum Teufel findest du dann Daniel Bryan scheiße? Ich sag mal so, er ist ringtechnisch gut, aber dieses scheiß Yes, das ist, kein Gimmick, das ist einfach nur ideenlos. Das ist jemanden cool. Dahinzustellen, die Stage runterzulaufen und yes zu schreien, also. Nein, ich hab ringtechnisch gemeint. Das ist die WWE-Logik. Weil Miss. Ja, ich sag ja, Ich habe ja gerade gesagt, ringtechnisch ist Daniel Bryan okay, aber... Okay, na gut, mehr wollte ich gar nicht wissen, dann fahr. Ja. Daniel Bryan ist okay? Also, ich verstehe es auch nicht, aber naja, okay, Jan, fahr einfach vor. Kleisi, du bist schon wieder ausgepiepst worden, wollte ich nochmal hinzufügen. Naja, also, wenn wir so weitermachen... Geil, das Podcast macht mich und ich krieg die Krise, Mensch. Also wir sind jetzt bei 50 Minuten und beim zweiten Match. Das ist doch mal was. Ja, wir sind ja auch beim zweiten Teil. Die anderen Matches haben wir ja schon alle hinter uns. So, los jetzt, Jan. Mensch. Es hat doch eh keinen Sinn. Wenn ich jetzt wieder anfange von Mist zu reden, dann unterbricht der Gleise mich eh wieder. Und nein, macht jetzt mal bitte, hört jetzt mal bitte auf, weil wir haben nur noch eine Stunde ungefähr Zeit und jetzt macht mal bitte wirklich. Ja, okay. Also, ich mach ganz schnell, aber ich mag The Miz immer noch mehr ringtechnisch als Bruce Clay, weil der ja eh scheiße ist, keiner mag ihn, der ist halt dieser scheiß PG, PG-Dancer, so nenne ich ihn jetzt mal, der neue Spitzname von Bruce Clay heißt PG-Dancer. Bei Lenny hat's geklingelt, das freut mich doch und, will nur sagen, also Bruce Clay Squash Matches bei Pay-Per-Views geht mir echt auf den Senkel, aber auch generell gehen die Squash Matches auf den Senkel. Ich sag ja nur Ryback und wen haben wir noch alles? Bruce Clay, wie gesagt, und das nervt mich einfach. Ich meine, die WWE bringt große Talente, Clay jetzt außen bei und Ryback auch. Antonio Cesaro, wen haben wir da noch? Damien Fatto. Und Speedy, das ist doch Antonio Cesaro. Ist das nicht generell toll für dich, ein Schweizer in der WWE? Und apropos, Jan, du solltest vielleicht erläutern, wo es genau geklingelt hat bei mir. Nicht, dass du hier gesagt hast, es hat geklingelt, sondern du musst genau erläutern. Muss ich jetzt aufs Ganze gehen? Jan, komm mal einfach weiter. Ja, wie gesagt, Squash-Matches gehen mir eh auf den Senkel. Also wenn die WWE so weitermacht, überlege ich mir bald wirklich, das hört sich jetzt zwar hart an, aber ich glaube, ich überlege mir langsam oder sicher, zu TNA zu wechseln, weil ich habe da kaum Squash-Matches gesehen. Aber, naja, ist ja auch egal. Also, das Match war eh scheiße. Kleisi, es war schön mit dir. Ich weiß, ich muss jetzt hier Lennys Satz klauen, aber ich muss sagen, es war eine schöne Zeit mit dir, Kleisi, und es freut mich echt, diesen Satz zu sagen. Aber wir werden uns nie wieder hören, und weil du mich hier ständig unterbrichst, muss ich dir leider Gottes sagen, dass du... Moment mal. Terminiert bist. Ja, nein, kannst doch bleiben. Nee, ich hab hier gerade nur was aus meinem Duden gelesen. Naja, okay, also wie gesagt, das Match war scheiße, weil dem aufgespuckt wurde. Wie gesagt, er hätte nicht gepusht werden müssen. Für mich gehört immer noch John Morrison gepusht, aber na gut. Er ist halt nur gepusht worden und ist auch gut so. Also ich muss schon sagen, es war zu Anfangs fand ich das nicht gut, aber man muss jetzt sehen, dass der Ostemis doch schon was geworden ist. Wie gesagt, ringtechnisch mag ich ihn immer noch nicht. Wie früher, da ist er aber noch gleich geblieben. Aber... Ich hätte mir schon eher, also, ich verstehe nicht, die Fehde ist ja auch irgendwie nicht aufgebaut worden. Da gab es vor 2 Wochen bei Raw ein Match zwischen The Miz und Bruce Clay. The Miz hat mal irgendwie eine Promo gehalten. Wieso muss ich gegen Bruce Clay antreten und sowas? Ich bin mal WWE Champion gewesen und muss mich mit so einem Dancer abgeben lassen. Dann hat Bruce Clay ihn gesquasht und dann gab es bei der Raw-Ausgabe vor Over the Limit noch so ein Six-Man-Tag-Match. Und als ich das gesehen habe, dass The Miz auch dabei war und Bruce Clay, da war mir schon irgendwie klar, bei Over the Limit wird es ein Match zwischen den beiden geben. Und das gab es leider auch. Das einzige Gute an dem Match war, das hat ja Lenny schon gesagt, das, was The Miz gemacht hat, dieses, was er gedanced hat. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall besser als der Scheiß, den Bruce Clay immer macht. Für mich hat Bruce Clay einfach kein Rhythmusgefühl. So, und jetzt gibt's da keine Diskussion drüber, sondern Jan redet einfach weiter. Ja, freut mich doch mal. Super. So, und also The Miz hat auch schon ein paar Aktionen gezeigt. Das freut mich mal, dass mal ein Gegner von Bruce Clay mal ein paar mehr Aktionen gezeigt hat. Also ich weiß nicht, wie lang das Match war, 5 bis 6 Minuten. Aber immerhin, da gab's wieder den scheiß What the Funk und oder Funk, jetzt heißt der Finisher jetzt. Fuck. Ja, okay, das lasse ich mal jetzt. Egal. Wie gesagt, das Match war blöd. Bruce Clay gehört für mich in die Klapsmühle, so wie Jack Swagger. Und warum nicht? Also Bruce Clay ist für mich, also ich habe ihn schon damals bei NXT nicht gemocht und heute immer noch nicht. Er war ja mal kurzzeit der Bodyguard von Alberto Del Rio, mehr oder weniger. Und dann ist er einfach weggegangen. Die WWE hat ihn irgendwie, was weiß ich, hingeschickt. Dann kam er bei Superstars wieder mit diesem Brutalo-Gimmick, wo er die ganzen Jobbers gesquasht hat. Das fand ich ja eigentlich noch ganz in Ordnung, weil dieser Bruce Clay ja dieser da fand ich richtig in Ordnung noch. Aber dann, als die ganzen Squash-Matches kamen, nach und nach immer hintereinander, das fand ich auch irgendwann langweilig. Dann ging ja ehrlich, habe ich mich gefreut. Und als er dann wieder angekündigt worden ist mit diesen Promos, wo auch Wolf Bros. Day eine Zerstörungsmaschine war, dachte ich, oh ja, endlich habe ich mal wieder einen Zerstörer in der WWE. Und was kommt dann? From Planet Funk, Brodus Clay. Und ich, als ich das schon gehört habe, die scheiß Musik gehört habe, ich dachte, was zur Hölle. Das ist jetzt der endgültige Stoß zur PG-Era. Und die WWE wird einige treue Fans verlieren. Jetzt müssen wir erstmal wieder der Logik hingehen. Die PG-Era steht hauptsächlich für Kinder. Mr. McMahon will mehrere Kinder anlocken, damit sie die T-Shirts von John Cena kaufen und den Ring-Outfit von Bros Clay. Und ja, aber ich verstehe nicht, manchmal, bei Sky wird immer gesagt, die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Und dann sitzen im Publikum kleine Kinder, die 6 Jahre alt sind. Wo ist da die Logik, meine Leute? Ganz im Ernst. Das ist bei Deathmatch-Shows auch so. Ja, aber ganz im Ernst. Also es saßen auch früher schon kleine Kinder dabei, als noch die Attitude-Era geherrscht hat, möchte ich auch mal hinzufügen. Da saßen auch nicht viel mehr als heute da. Würde ich auch mal hier dazu sagen. Also ich verstehe nicht, was die WWE sich davon leisten. Was die WWE da sich davon, ja, was die da vorhaben, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, aber jetzt zurück zum Match. Wie gesagt, es war scheiße und ich hoffe wirklich ganz im Ernst, dass Bros Clay bald entlassen wird. Aber da die Kinder ja so oft Bros Clay Sachen kaufen, gibt's ja mittlerweile auch, glaube ich, schon. Und denke ich mal, wird's weiter leider geben mit den Squash Matches. Von da sage ich nur, Bros Clay, ich hasse dich. Ja, Jan, das war ja eine sehr lange und informative Meinung. Und dann ist der Chris jetzt erstmal dran. Okay, also das Match war natürlich. Also ich mag Bros Clay nicht, das sieht man auch. Also man hätte ihn wirklich als Monster aufbauen müssen, wie der gute Jan es schon ausführlich erklärt hatte. Ich frage mich, wenn das Writing-Team der WWE zu Bros Clay hingeht und sagt, hey, du bist jetzt so ein verrückter Tänzer. Jetzt würde mich mal interessieren, wie der reagiert hat. Der hat sich bestimmt nicht gerade gefreut. Naja, aber mir tut es ein bisschen inzwischen sogar leid bei Extreme Rules Pre-Show bei Ozzy Limit Squash gegen Brodus Clay. Ich glaube, bei No Way Out wird er vielleicht sogar gegen Ryback dran sein, wenn er sehr viel Pech hat. Man kann so sagen, du bist zurzeit der ultimative Jobber. Ja, nur bei Brodus Clay, der sieht. Also, mal ganz ehrlich, was würde die WWE mit Brodus Clay machen? Also, der wäre doch auf jeden Fall, er wäre kein glaubhafter Champion. The Dancing Champion. Ja, genau. Dann müsste aber der Internet Championship Titel auch offiziell werden. Was man mit Bros Clay erreichen, das ist unlogisch. Man kann so einen Typen noch nicht zum World Champion machen oder zum IC oder US Champion. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wo die WWE damit hin will. Weil Tag Team Champion mit Godfather. Genau, the new Tag Team Champion Hornswoggle und Bros Clay. Naja, besser als Primo und Epico. Hallo? Nein, hast du mal Rosa Mendes angeschaut? Die haben ich noch jetzt neuerdings alle mit Rosa Mendes. Die hat einen geilen Arsch. Jetzt. Und die kann tanzen. Ja, ich hab sie schon live gesehen. Ne? Ich hab sie gesehen, Stuttgart. Mit Kleidern? Leider. Ja, Lenny. Und in irgendwo hast du die Begleiterin von Brodus Clay gerochen, ne? Ja, die hab ich gerochen. Also, die haben so schöne Popos, aber das Problem ist, dass man sie auch schon ein Stück davor gerochen hat. In schwarz. Du riechst so gut. Ricola! Ach ne. Das war übrigens eine deutsche Band, die ich hier zitiert habe. Ja. Rammstein. Die perfekte Welle, so weiter. Meine Freunde, der Kleisi und danach anschließend direkt der Speedy, bitte. War der Chris schon fertig? Ja, war er. Na gut. Ja. Ja, ich finde auch, also. Und ich muss Pieptöne Omas reinmachen. Ich könnte heulen. Ich hab schon gedacht, du würdest. Nein, ich hab das so verstanden, du hast gesagt, ich muss jetzt mal Pipi gehen. Ich dachte, du sagst das. Naja, egal. Kleisi, rede jetzt endlich hier. Sprich. Ja, man hätte Bros Clay auf jeden Fall so aufbauen müssen, wie man es zuvor bei den WWE Superstars Ausgaben gemacht hat, bevor er dann wieder verschwand. Ja, aber nicht so als Funkasaurus. Ich hatte ja Hoffnung, dass er so als Maschine sozusagen auftreten würde, aber als ich dann bei Raw schon einmal die Tür gesehen habe mit seinem Namensschild drauf in diesen bunten Farben und alles, habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße. Und jetzt, dass der noch mehrmals misswasht, dem Mann, der mein Lieblingswrestler in der WWE ist, also... Das nee, wow, weil den Miss gibt's nicht mehr. Was? Also so in der Form gibt's den nicht mehr. Ach so. Es wäre ja nicht mehr ein Squash-Matches. Egal. Trotzdem ist er mein Lieblingswrestler. Sei, du verstehst das nicht. Nö. Den Miss gibt es nicht mehr. Du musst es ja so sehen. Letztes Jahr stand er im Main Event von WrestleMania. Ne? Ja. Und von Extreme Rules und von Survivor Series. Ist jetzt langsam in einem Status angekommen, in dem er sogar gesquasht wird. Also gibt es The Miz nicht mehr. Denn The Miz bezeichnet sich als der Must-See-WWE-Superstar. Ja. Also The Miz gibt es im Grunde genommen nicht mehr. Okay, dann ist Daniel Bryan ab sofort mein Lieblingswrestler. mein Gott. Yes! Yes! Ah ja, ich hole mir ja bald das Yes-T-Shirt, genau, habe ich ja auch schon. Kleisi, du wohnst ja in Köln, ne? Ja. Okay, schreib's mir auf. Sagt er aus dem Sauerland! Ja! Ja, ja, ja! Das war also Spaß, das weißt du, ne? Ach so, ja. Ja. Dann gut. Reden wir weiter. Ich glaube, es wird jetzt mal Zeit, dass der Speedy seine Meinung sagt. Es wird langsam Zeit. Ja. Komm. It's time. The time. Vertrete hier würdig die Gurke. Ach ja, der gute Alte, du, also. Ich wollte schon Bananen. Also, ich wollte schon Bananen. Fange ich mal an und ihr unterbrecht mich jetzt nicht, sonst gibt's eine auf. Das ist mit der Entfernung ja schon gar nicht möglich. Dauert was. Aber die Schweizer schießen dann ein Tor. Nee, die Schweizer schießen aus der Entfernung eher. Sind die überhaupt bei der EM dabei? Nö. Mir ist. Ja. Los! Zum Match. Wie? So ist Brodus Clay in der WWE. Weil der größten Liga der Welt, die erfolgreichste Liga der Welt, und die stellt jemanden an, der nicht mal kann. Die das ist nicht mehr jemand, die erfolgreichste Liga. Da kann er bumpen. Er kann doch nicht. Weil er nicht darf. Er darf nicht bumpen. Um es mal so zu aus. Was? Er kann nicht. Das auch nicht, aber er kann auch nicht bumpen. Bumpen kann jetzt er. Jetzt auf die Knie und dann legt er sich langsam hin. Der kann nicht bumpen. Knallen. Leute, das kann jemand, der zweimal Wrestling-Training gemacht hat. Nee, jemand, der einmal Wrestling-Training gemacht hat, der kann das besser als Brodus Clay. Wieso ja, da bin ich ja jetzt schon ein Talent. Liga? So, Speedy, also bist du eigentlich jetzt damit schon fertig? Weil das war ja eigentlich schon deine Meinung zum Match. Brodus Clay ist, kann nicht bumpen. Okay. Sagen wir, das ist die Meinung, um es zu verstärken. Okay. So, damit sind wir auch mit dem Match schon durch. Und jetzt kommen wir zum Match des Abends. Für mich, für dich, für euch und für euch. Hab ich schon mal gesagt. Kann ich ja wieder einen Piep-Ton reinmachen, dann merkt's niemand. Piep, piep, piep. Ja. Okay, Oh. Was ist denn da runtergefallen? Und wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass das Match des Abends war. Oder? Na Mensch, super! Aber mal ganz im Ernst, dieses Match konnte zwar nicht mehr an Ring of Honor-Verhältnisse anknüpfen, aber was die beiden da aufs Parkett gezaubert haben, war wirklich genial. Ja, das war toll. Und da merkt man mal eure Mitarbeit, denn ich habe ein Match vergessen und ich hatte jetzt eigentlich drauf gewartet, dass jemand jetzt irgendwas... Christian gegen Cody Rhodes! Genau. Und das war das Intercontinental-Titel-Match und Christian hatte ja die 20-mal Battle Royale gewonnen und hatte sich dann für Cody Rhodes entschieden. Anstatt Santino Marella. Denn Cody Rhodes meinte ja wirklich, dass sich Christian lieber auf den United States-Titel konzentrieren sollte, da er keine Chance hätte, jemals Intercontinental-Titel zu erringen. Das hatten wir aber im ersten Teil gestern noch schon besprochen. Das hatten wir schon? Nein. Das haben wir noch nicht besprochen. Wir waren am World Heavyweight Titelmatch schon mal aufgehört. Und Christian entschied sich dann gegen Rhodes und turnte sozusagen schon wieder Face und besiegte bei seinem Comeback direkt Cody Rhodes und wurde der neue Intercontinental Titel. Gut so, auch wenn es schade ist für Rhodes, denn Also, obwohl es ja eigentlich gut ist, denn er kann jetzt nun, da den Titel endlich los ist, eigentlich in den Main Event gepusht werden. Aber da die Fehde jetzt gegen Christian wieder verlieren wird, die jetzt bestimmt anfängt, also die jetzt angefangen wird, die wird er wahrscheinlich auch wieder verlieren. Also, man sollte vielleicht wirklich mal relativiert sagen, dass Cody Rhodes bei der WWE ein Wrestler ist, der nicht mal mehr ins Seil geführt passt. Um es mal so auszudrücken. Und aber dieses Match hat auch wieder nicht so viel Zeit gehabt, weil angesichts der, in Anbetracht der vielen eingeschobenen Hampelmann-Matches an diesem Abend, konnte das Match nur 8 Minuten verbuchen am Ende. Also es ist jetzt nicht gerade, viel. Naja, okay, eure Meinung zum Match, Jan? Ja, ich bin von beiden ein sehr großer Fan, sowohl als von Cody, sowohl auch von dem guten alten Christian. Ich find's erstmal übrigens gut, dass Christian wieder face geturnt ist, somit wird er jetzt nicht mal als schwach, schwach bezeichnet. Man hat ja gesehen im letzten Jahr in die Fehde mit Randy Orton, da war, ist er ja mehrmals von Randy Orton geflüchtet und da hat man ihn total als schwach da gesehen. Ich find's gut, ich mag Christian eh mehr als Heel, als Face natürlich, jetzt habe ich mich wieder versprochen. Mal auspiepen, ne? Piep. Okay, können wir das machen. Geht alles. Okay, dankeschön. Also, das Match war eigentlich ganz recht in Ordnung. Also ich fand das einer der besten Intercontinental-Matches nach langer Zeit. Also da gab es einfach so viel, Cody Rhodes natürlich, er ist ringtechnisch einfach nur perfekt. Ich würde mal sagen, vom Gimmick her müsste man eventuell noch etwas machen an Cody Rhodes. Also für mich hat er einfach kein Gimmick. Er ist einfach nur Cody Rhodes. Naja. Das ist genug. Naja, also ich sag, ringtechnisch, ja, also er ist ringtechnisch gut, Mikrofon ist er auch genial, also aber er braucht einfach mal Gimmick, also das ist ganz ehrlich so. Also wenn er zum World-Title gepusht wird, vielleicht erstmal so eine normale Fehde mit irgendjemandem, die er dann auch gewinnen kann. Also mit Big Show bei WrestleMania verloren und dann diese scheiß Match bei Extreme Rules, das Rückmatch gegen Big Show, da wo er ja nochmal den Titel gewonnen hat. Das war ja nicht geplant, sollte ja eigentlich Big Show weiter den Titel behalten. Was wäre eigentlich passiert, hätte Big Show Cody Rhodes bei Extreme Rules gewinnen lassen, dann hätte wahrscheinlich Big Show gar keinen Heel-Turn gemacht bei Over the Limit. Das geplant war. Man jetzt eben diesen Heel-Turn ein, obwohl ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die WWE überhaupt noch so weit plant. Aber darüber können wir ja mal in einem Extra-Podcast reden und nicht jetzt. Ja. Aber zu Sachen Big Show will ich noch was sagen. Ich habe leider so wieder die Befürchtung, wir kennen ja alle Big Show. Der hat schon, glaube ich, 1000 Mal die Seiten gewechselt. Der ist einmal wieder Face gewesen, dann war er wieder Heel nach 3 Monaten und dann war er wieder Heel. Oder Face. Ja, also ich habe... Kane lässt grüßen. Ja. Ja, Kane ist ein Tweener. Weiß auch niemand, was das für einer ist. Also Big Show, ich habe gesagt, das Gefühl langsam, dass er auch dann bald wieder Face wird. Also das wird bestimmt nur ein Jahr dauern. Ich hoffe es nicht, weil Big Show, der ist der Mann, der Heel-Promo, seine Stimme, der hat einfach so diese kräftige Stimme zum Heel. Aber gut, wir kommen ja nachher noch zum Match John Lawrence gegen John Cena, kann ich es vielleicht noch mehr erläutern. Wir sind jetzt beim Match mit Christian Cole Rhodes. Wie gesagt, das war ringtechnisch perfekt, Christian ist ja im Ring auch super. Und ich freue mich wirklich, dass er den Titel gewonnen hat, aber ich muss echt sagen, also Christian... Er ist wirklich der einzige Mann, der jetzt wirklich noch dazu in der Lage ist, wirklich World Heavyweight Champion zu werden. Natürlich auch Cole Rhodes, der ist so bereit dafür. Aber Christian, der hat es einfach verdient. Er war jetzt schon bereits 2 Mal, aber er muss jetzt echt mal so einen Run kriegen über 5 Monate. Von daher hoffe ich, dass Christian jetzt den Intercontinental Title 3 Monate hält, eventuell an Justin Gabriel oder Hunico verliert, wenn Gabriel wieder Gabriel wird ja bald wieder returnen. Returnen. Er ist ja brutal verletzt. Ja, und danach, dass sich Christian halt um den World Title kümmert und dann bitte auch mal einen ganz langen Title Run hat, so wie es hier Punk, also nicht so lang wie Punk, aber sagen wir mal 5 Monate, das wäre dann auch schon okay. Also ich möchte mal einen ganz langen Title Run zu von Christian sehen. Also das war... Ja, mach weiter. Okay. Nee, kannst ruhig sagen, was wolltest du sagen? Also wenn Christian jetzt wirklich einen World Title Run kriegen würde, dann könnte ich mir da so eine richtig lange Fehde zwischen Christian und Wade Barrett vorstellen, weil beide hätten den Main Event Push auf alle Fälle verdient. Ja, das wäre oft so. Aber man so aus Gerüchten will man ja hören, dass Wade Barrett, wenn er return wird, das Raw Money the Bank Match gewinnen soll und am gleichen Abend die Titel gegenüber CM Punk. Jetzt habe ich wieder gespoilert. Hey, das mal wieder grüßen. Ja, Wrestling Corner, ja, ihr seid bescheuert. Ja, wollte ich mal hier so sagen. Also ich als von Gerüchten her so, also wenn wir jetzt, also wenn ihr da schon wieder alle bei Wrestling Corner hinschreiben, dann wird's eh wieder geändert. Also von daher, lasst es sein, Wrestling Corner. Was? www.shop.wrestling.de. Ja. von da, Wrestling Corner, schreibt es nicht hin, sonst ändern die Pläne wieder. Also wie gesagt, also... Schreibt es hin! Nein, Barrett muss zum World Champion werden. Nein! Also, warum nicht? Der Typ hat Potenzial. Aber wir sind jetzt hier nicht bei Web Burr, sondern bei Christian Cole Rhodes. Meine Güte. Es gibt eine News zu unserem Lieblingsarschloch. Nämlich The Rock. Oh, ja, das ist cool. Ich hab mich gefragt, wer jetzt kommt. er möchte Anfang 2013 zurück zu WWE kommen. Yes! Und er soll wahrscheinlich WWE Champion werden. Dann wechsle ich zu TNA. Dann gucke ich erst nicht. Und dann geht 2013 auch noch AJ Styles zu WWE, pass mal auf. Aber wenn das TNA machen würde, dann wären sie pleite. Weil AJ Styles ist einer der Hauptgründe, warum Leute TNA schauen. Aber ich glaube, das würde Styles auch nicht machen, weil der ist jetzt so eingeflasht bei TNA, dass der will auch gar nicht zu WWE, glaube ich. Nee, Habt ihr übrigens gelesen, dass Ric Flair jetzt Werbung für Energy Drinks macht? Ja, das habe ich auch schon gelesen. Wer kauft die? Ich! Ich mag Ric Flair. Etwas gegen ihn? Nichts gegen Ric Flair, aber gegen... Also wieder was zum Piepen. Dagegen, dass er immer noch wrestlen muss. Das sollte er eigentlich nicht mehr nötig haben. Er soll 2013 zur WWE zurückkehren und irgendwas in Sachen Backstage irgendwas machen oder vielleicht sogar auch GM werden. Oder Mensch gegen Shawn Michaels. Man sollte aber wirklich mal die Vergangenheit auf sich beruhen lassen, denn ich finde es amüsant, wie Ric Flair, sowohl als Hulk Hogan, finden, das Wrestling-Business hätte sich null verändert und sie könnten immer noch Top-Leistungen im Ring abliefern. Das will ich sehen. Witzig. Genau, das ist das Problem an der Sache. Ich will mal ein Match zwischen Hulk Hogan und Yoshitatsu sehen. Naja, Hulk Hogan hatte ja seine Hulkamania-Tour irgendwann 2009 oder so. Ja, war 2009. Und da ist er ja viermal gegen Ric Flair angetreten. Genau. Da hatte auch Umaga seine letzten Matches. Und die Fans haben berichtet, dass die Matches extrem schlecht gewesen sein sollen. Ja, was erwartest du dir auch? Also, die können also einfach mehr. Ich glaube, die denken beide, dass sie noch die Besten gibt in dem, was sie tun. Nö, das denken sie nicht, aber sie denken immer noch, dass sie mithalten können. Das ist das Problem. Ja. Also ich denke mal, dass Hulk Hogan sich denkt, ich bin pleite und wenn mir TNA 5 Millionen gibt, damit ich wrestle, da tue ich das, egal wie scheiße das ist. Der ist jetzt GM von TNA. Ja, schon länger. Also da, ja, ich kann auch kein TNA. Ja, ich auch nicht. Manchmal nur wegen AJ Styles, aber die Company ist zum Wegschmeißen. Jo. Ich hab auch so langsam die Befürchtung, TNA geht da wirklich in Sachen Ratings langsam richtig runter. Ich hab so die Befürchtung, dass es bald so endet wie bei WCW, bei denen. Das ist auch so ein Gedanke, aber den können wir anderen mal besprechen. Das schreibe ich mir alles auf. Ja. Das ganz können wir wirklich sagen. Weil wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Also, wenn du gleich beim Aufschreiben bist, dann ist mir die Frage für Alex wieder eingefallen. Ja, direkt. Die schreibe ich mir jetzt auch direkt noch auf. Was wäre sie denn? Zwar fängt der ja jetzt wieder an mit MMA. Ach ja, stimmt, das ist auch eine interessante Frage. Und zwar möchte ich fragen, ob es Leute gegeben hat, die gesagt haben, aber jetzt machst du ja jetzt MMA, dann könntest du ja auch wrestlen. Und ob ihn das nervt, wenn ja. Interessant. Ja. Piep. Fuck you! Ich würde nur kurz einen Satz zu TNA sagen. Also wenn TNA wirklich pleite geht, dann würde ich eher hoffen, dass Ring of Honor die aufkauft, denn dann könnten die wirklich eine WWE-Konkurrenz werden, TNA und Ring of Honor United. AJ Styles zu Ring of Honor. Ja, wenn TNA pleite sein würde. AJ Styles hat gesagt, TNA ist mein Leben und wenn TNA den Bach runtergeht, dann geht er auch den Bach runter. Dann ist er tot. Er hat gesagt, wenn er weggeht. Und wenn TNA wirklich pleite geht, dann hat er gesagt, ich beende meine Karriere. Hat er gesagt, ehrlich. Kann er machen? Nachlesen. Das aber nicht. Das wäre aber ein Riesentalent, also ganz ehrlich, wenn er wirklich gehen, wenn er dann wirklich aufhört. Der kommt ja auch übrigens von Ring of Honor. Ja. Und er war auch mal bei WWE zu sehen, mal zur Information. Er war auch mal WWE-Wrestler eine kurze Zeit. Ja, als Jobber. Ja, und dann ist er weggegangen und dann hat TNA was aus ihm gemacht. Ja, jetzt beißt sich Vince McMahon gerade wieder richtig in den Arsch. Nö. Weil, ja, naja. Aber er war ja schon nach einem Jahr ein Supertalent bei TNA. Also 2002, glaube ich, ging er hin und 2003 war er schon... Jungs! Supertalent gewonnen! Wenn er jetzt nicht aufhört, dann geht's bei mir aber auch mal los mit TNA. Kann ich auch sagen. Das ist jetzt kein... Also nochmal zurück zu Christian gegen Cody Rhodes. War ein tolles Match. Und wie gesagt, Christian braucht bald einen World Title Run. Und ich gebe das Wort jetzt an Chris. Super. Ja, das Match war nach dem WWE-Title-Match meiner Meinung nach das beste Match des Abends. Hätte es werden... Ja, hätte es war viel zu kurz und die beiden haben auch nicht alles gezeigt, was sie können. Also, ja, bitte, was bist du? Wüssten sie auch nicht im ersten Match. Was wollte ich von einem Pay-Per-View? Aber eigentlich wurde ja auch mit dem Hintergrund ausgegangen, dass das Match so oder so nicht lang wird, weil Christian ja schon eins hatte, das ging 12 Minuten. Auch wenn man das jetzt nicht unbedingt als Match bezeichnen kann, aber was? Es war immerhin ein Match. Was wollt ihr von einem B-Pay-Per-View erwarten? Ganz ehrlich. Pay-Per-View ist Pay-Per-View. Man sollte bei jedem Pay-Per-View auch Top-Leistung zeigen. Also. Ja, aber ich bin der Meinung, Cody Rhodes und Christian hätten doppelt so viel Zeit kriegen müssen, dann wäre das Match echt Hammer geworden, eigentlich. Also es wäre nicht auf Brian Punk Niveau gewesen, aber es wäre eigentlich ganz gut geworden. Also die WWE immer wieder total versaut. Das stimmt. Und Chris redet jetzt weiter, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, aber mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Lol. Ach ja, und ich mag Christian erzielt, weil er da in kleinen Maßen vielleicht sogar einen Ersatz für alle Edgeheads, zu denen ich mich gerne zähle, sehen kann, weil er auch irgendwie so wie Prinzer Kuh sein, aber er ist irgendwie auch so einer wie Edge. Das hört sich zwar vom. Jetzt brauchen nur noch die langen Haare. Weil die hat Edge ja nicht mehr. Edge und Christian ihr Partnerlook. Aber ich glaube, das ist. Ich trotzdem möchte die WWE erreichen. Jetzt auch schwulen Pornos? Nein, wir kommen nicht wieder zurück zu TJ, sonst kommen wir wieder total vom Thema ab. Also bitte. Ey, R-Fox. Aber ich glaube, die WWE möchte das so machen, dass für alle Edgeheads Christian jetzt also so eine ähnliche Rolle wie Edges war einnehmen soll. Edges war ein komischer Satz. Ja. Und jetzt geht's Road Ride. Was? Nochmal, Heel-Turn braucht er nicht. Nee, Heel-Turn. Zwei oder drei Jahren. Also Heel-Turn wäre eigentlich ganz okay, aber dann so wie 2005 und nicht so wie im letzten Jahr, wo er so als Heususe rumgerannt ist. Wenn dann so ein richtigen hier wie, was weiß ich, Wade Barrett und Cody Rhodes sind, Edge. Die qualifizieren sich, würden sich oft disqualifizieren lassen, weil sie Champions sind. Aber die würden nicht von Randy Orton so weglaufen, wie Christian es machen musste. Finde ich. Ja. Weil Christian hatte letztes Jahr echt ein scheiß Gimmick. One more Match. Ja, apropos One More Match. Wir wandeln das jetzt mal um in One More Chance. Gleisi, du kannst alles wieder gut machen, was du in diesem Podcast schon falsch gemacht hast. Kann man in einem Podcast noch mehr falsch machen? Los, Gleisi. Gleisi, jetzt weißt du, wie es heißt, jetzt weißt du, wie ich mich immer fühlen muss bei den letzten Ausgaben von Kayfabe. Hier, also. Leisi, das war ein ganz normaler Witz. Und Jan, hallo, ich muss jetzt so eine Überleitung finden, Mensch. Ja, ich weiß. Normaler Witz, gibt es denn auch unnormale Witze? Also. Nein, jetzt kommen hier keine Witzerunde. Leisi, machen wir. Jetzt kommen wir zu einer Premiere beim KFA Podcast. Ich stimme mit Jan überein. Was? Wirklich? Ja! Für mich haben beide Wrestler Potenzial für den World Heavyweight Titel. Christian ist als Face für mich 100-mal besser. Und ja, das Match war relativ gut, aber auch relativ kurz für ein Intercontinental Titelmatch oder Titelmatch insgesamt. Aber trotzdem hat es mir gefallen. Okay. Na Mensch, super. Und dann als letztes noch abschließend der Speedy. Last and least, me. Ja. Also, das Match hätte ich jetzt auch fast vergessen, ist auch nicht so in Erinnerung geblieben. Schlecht war es nicht, aber auch nichts Besonderes. Und ja, das, was man eigentlich da brauchte, so etwas zum Runterkommen vor dem Main Event. Wenn das Main Event Match nicht gewesen wäre, was ich sehr begrüßt hätte, aber. Interessant. Das war's. Okay, Speedy, danke für die Meinung. Damit sind wir auch mit diesem Match schon wieder durch. Wir müssten ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Genau. Und das nächste Match war dann das Match des Abends. Also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es war das WWE-Titelmatch zwischen CM Punk und Daniel Bryan. Das Match war sehr gut, trotz allem, aber es hat meine Erwartungen nicht gefüllt und das liegt erfüllt und das liegt auch daran, dass ich bei Ring of Honor schon bessere Matches gesehen hatte. Es gab ja zwei, also im Independent-Bereich, eins gab es bei Ring of Honor, da gab es noch eines auf anderer Independent-Ebene, habe ich beide gesehen und die waren von der Qualität der Matches halt noch extrem unerfahren, aber dafür war das irgendwie so ein extremer genialer Stil, auch wenn keine Waffen zum Einsatz kamen. Es war einfach genial. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass man den beiden irgendwie gesagt hätte, ja, haltet euch zurück, das wird nicht euer letztes Match gegeneinander sein. Und wie gesagt, es war ganz gut, aber es war halt nicht so das ganz erhoffte Feuerwerk. Aber ich freue mich schon auf das nächste Match zwischen den beiden, das dann hoffentlich nochmal ein kleines Stückchen besser wird und meinen Erwartungen, die zugegeben verdammt hoch sind, dann noch gerecht wird. Und meine Erwartungen sind aber auch deswegen hoch, weil ich eben genau weiß, dass die beiden noch mehr drauf haben, als sie hier geboten haben. Also wirklich extrem starkes Titelmatch. Ich sag's nochmal, ich hab's gestern schon gesagt. Also wenn man zwei Workern im WWE-Roster eine Ironman-Match geben kann, dann diesen beiden. Also, ich bitte zum Tanz beim SummerSlam. Na ja, okay. Jan, deine Meinung auch nochmal auf dieses kontroverse Ende eingehen, bitte. Ja, Lenny, du erwartest dir mehr von CM Punk gegen Daniel Bryan. Kann ich verstehen. Nur die Sache ist die, du sagst, es ist ein Ironman-Match beim SummerSlam, aber jetzt als nächstes kommt erstmal No Escape, beziehungsweise No Way Out, und danach kommt Money in the Bank. Ich weiß nicht, ob die WWE wirklich so einen langen Run machen will zwischen den beiden, weil irgendwann kann es auch langweilig werden. Und weil man dann den Kampfstil der beiden weiß. Und es gibt jetzt leider auch die Gerüchte davon, dass Kane in das Match mit ein involviert wird in das Match. Wenn das so ist, dann wird das Match übelste Scheiße. Ich muss sagen, Kane hat sich wirklich sehr, sehr verändert. Also ringtechnisch war er früher viel besser als heute. Selbst als er noch keine Maske mehr hatte von 2003 bis 2011. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich finde, dass er sogar in der Zeit so 97, 98, da war er noch recht unerfahren mit seinem Ringstil. Und dann erst so in der Zeit von 98 bis 2002 ungefähr, 2003, als er die Masken abgenommen hatte, da war er richtig gut. Aber dann finde ich, dass es in der Zeit abgeflacht hat. Jetzt ist es relativ stabil wieder, muss man sagen. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass das Gimmick inzwischen ausgelutscht ist. In 2003 und so, da war er in den Main Events von Raw, also dieser Psycho. Und den Psycho hat er heute noch ein bisschen, aber das ist einfach ausgelutscht. Wenn du gerade von 2003 sprichst, ich kann nur sagen, die Fehde mit Shane McMahon, die war übelste geil, mit Kane. Die fand ich sehr interessant. Ambulance-Match, sage ich nur. Das war einfach genial. Dieser Coast-to-Coast von Krankenwagen aus, ne, von Shane McMahon gegen Kane. Also Shane McMahon war auch immer so einer meiner Lieblings-Hardcore-Wrestler. Der war ja richtig heftig. Der ist ja einmal vom Titantron runtergeflogen mit seinem, wie hieß der Finisher nochmal? Elbow-Drop. Ja, nein, da ist aber irgendwie anders. Leap Faith oder so, keine Ahnung. Leap Faith. Vor allem das Match gegen Kurt Angle war hart. Als er da fünfmal gegen eine Glasscheibe geflogen ist. Ja. Und nicht durchgekommen. Ich kann mich noch dran erinnern, also man hat's gehört, zumindest von den TV-Kameras, als Kurt Angle dann endlich beim fünften Versuch es durchbekommen hat und Shane McMahon ganz leise gerufen hat: Shane, we've got it! Also für die es gehört haben, also müsste mal noch die Match suchen. Ich weiß nicht, ob es jemand noch live aufgenommen hat. Auf der DVD war es dann nicht mehr. Aber man konnte dann hören, auf jeden Fall, wie Kurt Enkel ganz einfach gerufen hat: Shane, we've got it. Also, toll. Ja. Ziemlich lustig. Also, ja, oder? Ich habe das Match bei mir auf PC. Ja. Ich erinnere mich noch, wo wir jetzt hier gerade von. Also was. Ich hab mal ein Match vom Undertaker gesehen, wo er noch der Badass war und da hat wo er noch der ganz böse Undertaker war, da hat ein Fan geschrieben, you suck, und er hat dem Fan zurückgeschrieben, your mama suck. Das war super cooles Play. Das fand ich geil. Also redet jetzt aber mal bitte in einem Plus. Also erst Jan mit der Meinung, dann der Chris, dann der Gleisi, dann der Speedy, ohne dass ich dazwischen was sage, okay? Jetzt mal zum Match, ich will nicht mehr über Kane, sondern vom Match Punk gegen Daniel Bryan, machen wir mal so. Und der Lenny geht mal pinkeln, freut mich doch. Also Punk gegen Daniel Bryan, also es war auf jeden Fall das Match des Abends, aber Lenny hat's schon gesagt und ich kann mich da nur anschließen. hätte wirklich mehr auf von diesem Match. Ich meine, die beiden haben so viel drauf, wo ich jetzt kein Fan von Daniel Bryan bin, aber ich lasse jetzt mal hier lieber meine Hass reden, sonst werde ich hier eh gleich wieder unterbrochen. Ja. Keine Lust, nein, Speedy, ruhig jetzt. Nein, Speedy, du auch. Ich bin hier ruhig. Ja, ich kann ja nichts gegen Daniel Bryan trinken. Speedy? Du, also langsam wird's ernst. Nein, war nur Spaß. Daniel Bryan also, ist ringtechnisch in Ordnung. Also er ist einfach gut im Ringtechnisch, das kann man nicht anders sagen. Aber, also sein Gimmick, wie gesagt, das ist einfach nur scheiße. Also yes, yes, yes. Also, das kommt mir vor wie, das ist was gleiche wie bei Stone Cold Steve Austin mit diesen Watch-Schreien, die immer heute noch geschrieben werden. Freut mich sehr, also... What? Jetzt habe ich freut mich sehr geschrieben. Nee, Moment, das wollte ich nicht sagen. Ich meine, es ging nach den ersten Zeiten ganz in Ordnung, war auch interessant, aber dann wurde es einfach nur langweilig und so ist es auch mit diesen Yes-Chance. Also langsam wird es Gimmick, das ist einfach nur ideenlos. Es ist einfach nur ideenlos. So, das Match war gut. Also ich habe mir, wie gesagt, auch mehr erhofft, wie es Lenny gesagt hat. Punk hat gute Aktionen gezeigt, alles, was er zeigen wollte. Und Bryan hat auch sein ganzes Moveset rausgepackt. Ja, nicht das Ganze. Mir fehlt einfach wieder dieser Missile Dropkick vom Top Rope. Den zeigt er überhaupt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Dieser geile Missile Dropkick, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Den hat er als Face sehr oft eingesetzt, aber seitdem er hier ist, zeigt er den nicht mehr. Und das finde ich einfach schade, weil dieser Move einfach nur episch ist. Ja, also, wie gesagt, es war ein gutes Match, nur viele haben mich geschrieben, da ich ja kein Daniel Bryan-Fan bin, ja, die haben alle gesagt, Daniel Bryan hätte gewinnen müssen, weil CM Punk hat ausgetappt. Ja, ich sag aber, Punk lag auf Daniel Bryan und er lag bis 3 auf dem Boden. Und das ist einfach die Regel, wer bis 3 auf dem Boden liegt, der hat das Match verloren. Egal, wer danach tappt, das zählt nicht. Also, wie gesagt, das Match war okay, aber... Ja, Punk, ich hoffe, dass Daniel Bryan niemals den WWE-Titel bekommt, weil er für mich dazu unfähig ist. Und dass dann jetzt wirklich dann so, wie es geschrieben wurde, bei Money in the Bank, Wade Barrett oder vorher noch bei Raw Scum Return wird und dann den Money in the Bank-Koffer gewinnt und dann am gleichen Abend die Koffer gegen CM Punk einlösen wird. Ich hoffe, es wird so werden. Daniel Bryan. Chris, ich übergebe das Wort an dir. Wieder Mann. Chris, ich gebe das Wort an dir. Also Jan, also... Solange du ja, Chris, ich weiß, du willst wieder was sagen, dass ich Daniel Bryan hasse. Lass es gleich sein. Ich weiß, was du mir eh sagen willst. Daniel Bryan ist gut. Ich bin der Son of a... Darfst du weiterreden? Ja, nee. Also, wenn du Bryans Charakter nicht magst, also sein Gimmick, dann kann ich es verstehen. Aber falls du sein Moveset nicht mögen solltest, dann bist du einfach das Wrestling-Fan. Chris, hast du mich eigentlich nicht verstanden? Ich hab euch zugehört, ich guck Fernsehen. Falls du Daniel Bryans Moveset nicht gut genug findest, dann bist du des Wrestling-Fans nicht würdig. Chris, welche Aktion, außer diesem Dropkick im Turnbuckle, dem Lebel-Lock und diese Kicks am Boden, welche Moves hat er noch? Diesen Missile-Dropkick, den macht er nicht mehr? Was macht er denn noch? Dann Running Leg Lariat. Okay, diese Knee-Drops. Suplex. Running Leg Lariat. Der CM Punk macht einiges nicht mehr, was er in seiner Ring of Honor Zeit gemacht hat. Generell, weil sein Aufbau war damals bei Ring of Honor komplett anders. Da ging es erst mit Mad Wrestling los, das ungefähr 6-7 Minuten ging. Pepsi Plunge zum Beispiel auch. Wann hat CM Punk der Pepsi Throat war zum Beispiel auch ein Move, den er oft eingesetzt hat bei Ring of Honor. Also es gab da ja nicht nur den Pepsi Plunge, der als Finisher hatte, sondern auch den Pepsi Throat, so hieß der ja. Das kann man so ein bisschen als eine Art Clothesline beschreiben, in denen er den Gegnern wie Lord Tensai noch auf dem Boden hatte, so ähnlich. Frankensteiner vom Top Rope. Zum Beispiel auch, also die Zeit war anders. Welcome in Chicago. Allgemein der Frankensteiner, wann hat CM Punk das letzte Mal einen Frankensteiner gezeigt? Bei Money in the Bank 2011. Oh, ich hätte jetzt gedacht ECW. War jemand bitte? Ja, okay. Warst du weitestgehend fertig? Nein. Aber Chris, du warst jetzt einfach fertig. Nee, Chris, willst du jetzt nur noch was sagen oder nicht? Außer dass ich hoffe, dass das Rematch noch besser wird, dass das gleiche, dass das eintrifft, wie du schon gesagt hast, Lenny, dass sie sich zurückhalten sollten. Und ja, ich hoffe, da stehen jetzt noch spannende Matches davor und jetzt gehe ich weiter zum guten alten Kleisi. Jo, also ich gehe jetzt gleich noch auf das Match ein, aber erst noch mal kurz auf Daniel Bryan. Also jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Nur ich kann nicht verstehen, wie man Daniel Bryan so nie mögen kann. Also Jan, brauchst jetzt nichts dazu sagen. Also da hast du auf jeden Fall recht. Also der Charakter von Daniel Bryan, den mag ich auch nicht. Aber Schaut dir doch mal die In-Ring-Skills. Ich bin so ein richtiger Fan des Mat Wrestling. Ich liebe das, wenn dieses technische, klassische Wrestling mit einfließt. Das ist einfach genial. Ich liebe es einfach. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Einzige, das langweilig finden. Ich finde es. Es hat einen sehr, sehr hohen spirituellen Wert. Das muss man wirklich mal so sagen hier. Also ich finde. Also ich kann ja verstehen, dass der Jan den Charakter oder so nicht mag, aber ich finde, er ist grandios im Ring, er ist sehr gut am Mick, er hat eine gute Persönlichkeit, er hat einen Titel verdient, einen großen für mich, und die Yes-Chants, die sind einfach nicht unnötig oder ideenlos, die sind episch, genau wie die früheren Wats, das ist genauso geil. Das ist einfach, das bringt einfach Stimmung bei den Fans. Und das What? Ja, genau. Yes! Und jetzt zu dem Match, hat ein bisschen was gefehlt. Hätte durchaus besser sein können, aber es war für mich das wrestlerisch und technisch beste Match mit Abstand des Abends und seit langem auch bei normalen Matches. Ja, und ich kann mich nicht groß beklagen über das Match. Okay. Hätte mich aber auch nicht geärgert, wenn Daniel Bryan den Titel gewonnen hätte. Okay. Und damit dann noch der Speedy. Okay. Also, nochmal zu ziemlich am Anfang. Hast du ja gesagt, dass TJ mal gesagt hat, dass man am Anfang zu viele Leuchtstoffröhren zum Beispiel genommen hat. 200, wo eine gereicht hat, hätte. Ja, genau. Kommen wir zu diesem Match. Da es das erste in einer Fehde ist, hätten sie jetzt gleich 200 in technisches Wrestling umgemünzte Leuchtstoffröhren zerbrochen. Dann wäre das nächste Match und das übernächste Match nicht mehr interessant. Deshalb mussten sie hier ein bisschen zurückfahren. Sie haben erstaunlich viel gezeigt und war auf jeden Fall ein geiles Wrestling-Match. Das stimmt natürlich. Also für WWE-Verhältnisse war es sehr, sehr gut. Ja, aber bis auf das Ende, das war billig. aber braucht ja auch wieder einen Grund, die Fehde weiterzuführen. Wobei ich jetzt nicht verstehe, warum Daniel Bryan Kane angreift. Versteht das jemand nicht? Nein, das war ja nur als Rache für das, was bei Raw passiert ist. Ja, für die Rache von Kane. Bei SmackDown hatte doch CM Punk Match gegen Kane und Daniel Bryan hat Kane den Stuhl in den Rücken geschlagen. Das kann ich dir ganz leicht erklären. Das ist halt so, um CM Punk ein bisschen noch auf Trab zu bringen, so ein bisschen damit, weil damit hat Daniel Bryan CM Punk ja die Niederlage gegeben. Ja toll, aber warum bringt man dann Kane noch mit in die Story? Ja, keine Ahnung, das braucht man. Früher hat man es immer gemacht, dass dann einer geschlagen wird mit dem Stuhl, so dass es Disqualifikation ist, aber dann hat man den nie mit eingebracht. Jetzt bringt man Kane mit ein, das kann ich nicht verstehen, denn Kane will nicht um den World Heavyweight-Titel sehen. Aber ja, also ich will mal was dazu sagen. Also Kane, ganz ehrlich, er sollte mal wieder seine Maske abnehmen und diesen scheiß Ring-Ausbilder nehmen. Das ist nichts. Ich will jetzt mal was Unglaubwürdiges sagen, aber vielleicht sollte man Kane ein neues Gimmick geben. Ich weiß, das hört sich komplett unglaubwürdig an. Also, er hat seit dem Beginn seiner Karriere das gleiche Gimmick. Er ist der Devil's Favorite Demon. Aber dieses Gimmick, es ist einfach schon seit sehr, sehr, sehr, sehr langer Zeit ausgelutscht. Diese Matches gegen den Undertaker waren immer sehr interessant, aber jetzt braucht man sie auch nicht mehr. Ich würde nur sagen, ganz im Ernst, wenn man Kane vielleicht nochmal irgendwas Großes zeigen lassen würde, für mich gehört er auch wirklich in die Hall of Fame, weil er hat wirklich sehr viel für die Company gemacht. Aber ganz im Ernst, vielleicht sollte man Kane vielleicht nochmal irgendein neues Gimmick geben. Jetzt aber vielleicht auch nicht irgendwie Superface und dass er zu allen lacht und sowas. Das nicht, aber vielleicht irgendwas auch so. Ja, ich weiß nicht. Kane, wenn du sagst, das Gimmick ist ausgelutscht, kann man ihm ja das Well-Venus-Gimmick geben. Oh nein! Hallo! Oder er kriegt an seiner Seite ein Little Demi. Ja, oder Little Demi. Ja, aber ich finde aber Kane ohne Maske, das wäre total langweilig mit dem Gimmick. Das ist grandios, wie ich finde. Und das sollte immer bestehen bleiben, dieses Gimmick. Mhm. Das ist klasse. Das hat Potenzial. Und das ist halt auch von früher, die früher gesehen haben, das Wrestling, wo er mit Maske gekämpft hat. Es ist halt so wie in alten Zeiten so. Ja, ich habe gerade mal versucht, den Hirse einzuladen, aber... Ich sehe es. Ach ja, apropos. Der Hirse-Mann ist besetzt. So, also, und damit sind wir eigentlich schon fertig, aber wir sind uns jetzt also alle einig, dass das noch nicht alles war. Nee. Nee, kommt ja noch eins. Okay. Leider. Und damit kommen wir dann zum besten Match des... Ah nein, da haben wir noch eins, oh nein, aber da müssen wir uns kurz halten. Ryback besiegt den Camacho und nicht Ryback... Drüber, braucht man nicht drüber. Ja noch. Ryback, also wir machen das jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Oder wie ich ihn gestern bezeichnet habe, der Jobber. Das heißt ja, also konkret, Ryback, ja, Chris, was willst du sagen? Das Spannendste an diesem Match war wirklich der Fail von Lillian Garcia. Ja, okay. Ja, das haben wir ja schon im ersten Teil gesagt. Also da das Spannendste war, ich war ja noch gespannt, ob er im Main Event dann am Schluss kommt und John Laurinaitis zerstört, falls der verliert. Weil er hat ja ein Terminator-Gimmick und es wurde gesagt, wer verliert, wird terminiert. Also wer hier das beste Gedächtnis die russischen Omas. Oma Olga. Na okay, kommen wir zum Main Event. Also Vollständigkeit halber, Ryback besiegte wieder mit, gewann durch seinen Fisherman Muscle gegen Camacho. Der Main Event war das No Disqualification Match. John Laurinaitis besiegte dabei John Cena, da der Big Show eingriff. Und um es mal so zu erklären, John Laurinaitis wollte die Halle verlassen. Techno. Für alle, die es nicht wissen, der gute Chris hat gerade hier in Skype reingeschrieben, Renault DQ Match. XDE. Geh so auf die Seite, ja, aber toll. Kreativ sein, das Peugeot DQ Match gibt's nächste Woche auch noch. John Laurinaitis hat den John Cena. This is hardcore. Ey, da hat der Hirsemann ja drunter geschrieben, Mensch. Ja, super. Kann auch reinkommen. Es ist einfach genial. Also John Laurinaitis besiegte John Cena. Yes! Und dadurch, er wollte ja eigentlich die Halle verlassen und Big Show kam dann mit ihm wieder rein in der Hand. Oder in der Wiege des Lebens von Big Show. Da wäre bestimmt noch ein bisschen Platz. Und er schmiss ihn in den Ring und dann wollte Cena den AA zeigen, aber Big Show, und jetzt passen Sie auf. Der Moment des Abends. Big Show verpasste John Cena einen Knockout-Punch. Yes. What the fuck? Yes. Yes. This is hardcore. Oh my God, Moment. Also zumindest in der Please don't die. Please don't die. Please don't die. Also one more time. Ich weiß nicht, ob Joey Styles Oh My God oder Catfight gerufen hätte. Ich bin nicht so ganz sicher. Was das Ganze heißt. This is awesome. A big fat. Also Michael Cole, kann man ja vielleicht mal so sagen, er zitiert das Ganze oder rezitiert das Ganze immer so, wenn jemand zurückkommt, sagt er immer, oh my god, it's Kevin Nash! Und dann hätte er aber gesagt, it's Big Show! Guck doch mal, Walk, look at this, it's Paul Heyman. Yay, Michael Paul Cole, Heyman, what does he want here? Michael Cole stottert. Five times! Ja, okay, Also. Es war wirklich ein sehr unwürdiger Main Event und das Ganze war auch komplett voll vorhersehbar. Ich habe ja schon bei einigen Roundtables gelesen und auch selber gedacht, dass Big Show, also da er ja gefeuert worden ist, für Johnny eingreifen wird. Und der Turn von Big Show war dann einfach klar und löste bei, glaube ich, niemanden irgendwie eine Überraschung oder Spannung aus. Und das Match war dann selbst auch alles andere als gut und ich habe wirklich keine Lust auf Cena gegen Big Show plus Laurinaitis. Und hoffentlich ergibt sich da noch eine interessantere und spannendere Fehde als die nach der Zeit. Und es sieht auch offensichtlich so aus, als ob Big Show der Ersatz für Lord Tensai wäre. Der ja ursprünglich als für Laurinaitis gehandelt wurde, nun aber in etwa so over ist wie Trent Barretta. Und man roch den Turn wirklich 20 Meter gegen den Wind. Und dass man nun echt jetzt wieder Cena gegen Show zum... Ich habe dieselbe Zahl übrigens gestern auch gesagt. 38.465. Mal bringt... Stopp! Darf ich kurz was sagen? Ich bin kurz weg. Ich werde dir gerade angerufen. Okay, Chris, deine Meinung zu diesem Match? Ich will noch mal kurz was zu Lord Tensai sagen. Na, ohne Lord, nur Tensai. Ich glaube, also man hat ihn ja nur noch in Tensai umbenannt und er kommt jetzt auch nicht mehr mit seinem ganzen und ich glaube, damit hat man jetzt wirklich das Gimmick zerstört. Also irgendwie ist er jetzt einfach ein großer Mann mit ein paar Tattoos Und damit hat man irgendwie recht das Gimmick zerstört. Man hätte wirklich das so lassen müssen. Aber man hätte ihn vielleicht. Haben die in China oder Japan sowas, wo sie her oder so sagen? Sowas, sowas ähnliches wie Lord? Weiß da ja jemand was? Kein. Was hast du gerade gefragt? Ich war gerade abgelenkt. Hab mir nämlich gerade ein extra großes Foto von Big Shows Brüsten angeguckt. Ob es in Japan sowas gibt wie Monsieur oder Lord oder Herr oder Mister? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, aber wenn man sowas hätte, dann hätte man das wirklich Lord Tenzin geben müssen. Denn als ich gehört habe, Lord Tenzin, da habe ich gedacht, das kommt irgendein Engländer. Ja. Genau, das stimmt allerdings. Aber man wusste ja, dass es Giant Bernard ist, also so wie er in Japan hieß. Und jetzt weg von Tensei wirklich zum eigentlichen Match. Es war natürlich Entertainment pur. Wrestling Match kann man uns nicht wirklich nennen. Also daran sieht man auch, womit wir in der PG-Era gerade sind. Nämlich, also vom Wrestlerischen her ganz unten. Ja, und der Hilton, es bringt frischen Wind nicht nur in Big Shows Charakter, sondern auch in die Shows. Und ich glaube, Big Show gegen Cena haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Oh. Aber wenn man das mit John Laurinaitis und alles drumherum gut aufbaut, könnte es vielleicht noch was Gutes werden, aber so sicher bin ich mir da nicht. Und okay, ich glaube, der Jan ist wieder da. In 5 Minuten. Achso, 5 Minuten, gut. Dann noch der Gleise und der Speedy direkt hinterher. Ja, also, es war natürlich. An Entertainment hat es nicht gefehlt, dafür steht ja die WWE zum großen Teil auch. Und ja, lachen musste ich ab und zu, aber am meisten habe ich natürlich gelacht, als der Knockout Punch gegen. Und ich habe mich auch über den voraussehbaren Sieg von John Laurinaitis sehr gefreut. Also mehr als über einen Sieg von John Cena. Und endlich ist Big Show wieder hier. Also über das Match brauchen wir nicht viel sagen. War kein Wrestling, also. Ja. Also dieses Match in der Midcard und wenn dann John Laurinaitis gleich nach dem Spot am Kommentatorenpult nach hinten gegangen wäre und dann Big Show und so weiter gekommen wäre, hätte ich es abgefeiert. Aber so im Main Event absolut unwürdig. Da hätte wirklich Punk gegen Danielson hingehört. Muss ich noch etwas sagen? Ach ja, Tensei, weiß auch nicht, die meisten mögen ihn nicht. Ich kann noch nicht so viel zu ihm sagen, da ich noch kein Pay-Per-View-Match von ihm gesehen habe. Alter! Er hat ja auch eigentlich noch kein richtiges als ja. Als eben. Tenzer hat er ja auch noch und keinen. Und ich urteile über keinen Wrestler, bevor er nicht ein Pay-Per-View-Match hatte. Zum Beispiel vor Extreme Rules habe ich auch noch den Tenzer abgefeiert. Aber, seit wir sehen, Brodus Clay. Oh. Ja, am Anfang war er ja eigentlich auch eine ganz geile Nummer, aber irgendwann wird es langweilig. Ja, aber geile beim Nummer. Auftritt war es dann scheiße. Beim zweiten Auftritt war es dann schon scheiße. Wenn nicht sogar beim ersten schon. Irgendwann fehlt die Überraschung. Vor allem, dass man den auch zweimal die Woche gesehen hat in den Shows. Das war vielleicht ein Fehler. Nicht nur vielleicht, das war ein Fehler. Ja, einmal war der Fehler ist, der Typ kann nicht wrestlen. Könnte er wrestlen, wäre es perfekt. Aber er kann einfach nicht wrestlen. Ja, und tanzen kann er auch nicht. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, dass er früher in Japan selber nicht so unbedingt der ganz große Könner war. Also ich bin jetzt bei Brodus Clay, nicht bei Tensei, weil Tensei wollte schon sagen, Brodus Clay war in Japan. Das ist mir schon klar, das ist mir ja schon klar, das habe ich auch gerade gemeint. War eigentlich wirklich so lange in Japan? Ach so, ich hab jetzt noch geredet von Laurinaitis, ich war nämlich gerade noch mal ein kleines Geschäft erledigen. Hat du was gemacht? Naja, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Frage? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich hat mir Spaß gemacht. TJ ist im Fernsehen. Ach ja. Der war mal bei Richter Alexander Holt. Matthias Killing interviewt Fabtech-Check auf dem ARD. Was? Das sieht so aus, oder? Es ist wirklich komisch. Na okay, Jan, bist du wieder da? Nein, Speedy, du warst eigentlich schon fertig. Ja. Ich hab nur noch ein bisschen rausgezögert, bis der andere Typ da wieder da ist. Ja, okay, ihr seid fertig, dann rufe ich euch jetzt alle nochmal auf zu einem großen Schlusszitat vom Pay-Per-View. Jan, Chris. Also, für ein Pay-Per-View war es eigentlich ganz schön ordentlich, also die Battle Royale... Oh, scheiße! Nein, also, kleiner Witz am Rande. Abgesehen von den Squash-Matches, war es ja eigentlich halt, dass im Main Event hauptsächlich Entertainment-Faktor kommt. Das Diven-Match war auch eigentlich für Diven-Verhältnisse ganz gut, überraschend. Und ja, es gab eigentlich, abgesehen von den Squash-Matches, das schreibe ich mit Ausrufezeichen, war es eigentlich ein ganz, ganz geiler Pay-Per-View, finde ich. Also, wenn man jetzt Punkte geben müsste, würde ich so 8 bis 9 von 10 geben. Weil es gab, man kann nicht viel meckern, aber ja, war ganz ordentlich gemacht von WWE eigentlich, insgesamt. Okay, dann der Gleisi. Ja, ich muss da anschließen, für ein B-Pay-Per-View sehr gut. Ich gebe, soll ich jetzt schon eine Punktzahl geben? Kannst du auch machen, gerne. Gut, 8,5. Ja, ist eine gute Zahl, würde ich auch ungefähr geben. Und beklagen kann man sich bis auf die zwei eingeschobenen Matches von Ryback und Brutus Clay, aber das macht man ja bei jedem Pay-Per-View, wo man sich darüber beschwert. Der Start war mal was anderes mit der Battle Royale, das hat mir sehr gefallen. Und also der Pay-Per-View, ich kann mich nicht beklagen. War gut. Leute, okay, sind wir noch... Hallo, stopp, sind wir noch beim Podcast? Jan, nein. Wir sind noch beim Podcast. Jan, du brauchst jetzt deine Meinung zu Laurinaitis gegen Cena nicht sagen, weil die wird eh nicht positiv sein. Und ich sag nur, das Match war schlecht, es war witzig zum Teil, aber ich find's gut, dass Big Show hier geturnt ist und ja, mehr sage ich da nicht zu. Ich hab ja schon gesagt, es war kein Wrestling. Ja, es war aber Comedy, soll man so sagen. Es war ein typisches WWE-Match. Um es mal so. PG ist das einfach. So. Es hätte auch ein GFW-Match sein können. Chris, jetzt lass mich bitte... GFW macht besser. Ja, Jan, super. Chris, Jan, redet nicht über Comics später. Was, seit wann ist GFW ein Comic? Der Einzige, der hier lacht, das war ein kleiner Witz, Mann. Ja, war echt lustig. Clara? Ja, seid ihr hier schon am Lachen wie Tony Atlas? Okay. Ein chemisches Lachen wie Tony Atlas, wie man so schlecht künstlich lachen kann, ist wirklich eine ganz große Überraschung. Jan! Jan, kurze Frage. Wie fandest du den Peter im Allgemeinen? Jetzt geht's auf die Blüte. Ja, das ist wieder der Schweizer. Ah, sag mal, sind wir im Kindergarten? Schnauze! Alle das Rapper-Symptom oder was? Will ich echt nicht wissen, wenn der TJ das hört, was er da denkt. Also, gerade Pack hier sind sie jetzt. Naja, hört das gar nicht. Also, Na gut, TJ gibt ja in letzter Zeit auch überall Interviews. Aber TJ, also, er ist wirklich eigentlich ein richtig guter Wrestler. TJ ist der Best in the World. Darüber werden wir auch reden, denn... Also, er konnte nicht komplett. Ich auch das Gefühl, hat das ja selber auch schon gesagt, dass er sich eben nur immer auf den Deathmatch-Stil beschränkt fühlt. Und das werden wir auch ansprechen im Interview. Prima, ID gerade das Gegenstück zu den alten Omas. Ach nee, ist unheilig. Oh, Olga. So, ja, deine Meinung jetzt ganz kurz zum Pay-Per-View. Ja, also, Over the Limit weiß jeder, das ist ein B-Pay-Per-View und in den letzten Jahren waren es immer, also ich sag mal so, Over the Limit 2010 war der absolute Müll, Over the Limit 2011 war eigentlich auch der absolute Müll, außer The Miz gegen John Cena. Und Chris sagt jetzt nicht auch noch, außer Randy Orton gegen Christian, das Match war auch nicht so prickelnd. Außer Randy Orton gegen Christian, das war awesome, besser als Cena. Naja, es ging, also nicht das Beste. Over the Limit 2012 war auch absoluter Müll, außer Punk gegen Danielson. Seit wann bin ich Schweizer heiß verliebt? Naja, egal. Aber ganz sauber sind wir auch nicht mehr im Kopf, kann das sein? Waren wir das schon mal? Ja. Wir waren schon mal an diesem Punkt, aber... Naja. Okay, also man kann sagen, für ein B-Pay-Per-View, das heißt ja so, es ist ja ein B-Pay-Per-View, es war eigentlich das Beste von den letzten beiden Jahren. Also Tag-Team-Match war ganz in Ordnung, haben wir ja gestern besprochen. Dann, dass, ja, außer dass Truth und Kingston gewonnen haben natürlich. Und das Match zwischen Brian und Punk war eigentlich auch ganz recht in Ordnung. Das Intercontinental-Match hätte man länger machen müssen, aber es war eigentlich so auch ganz in Ordnung. Also muss sagen, also von den beiden letzten Jahren von Over the Limit muss man sagen, es war das beste Over the Limit. Mir hat noch das I Quit-Match gefehlt. Es wäre schön gewesen, wenn Cena gegen Laurie Nice ein I Quit-Match gewesen wäre, aber. Das hätte ja nicht so reingepasst wegen. Ja, das hätte mit dem Big Show Heel Turn nicht gut gepasst. Ja, aber. Oder vielleicht hätte man dann Punk gegen Brian. Ja, oder dass man eben ein Knockout-Match macht. Gibt's ja auch. Das wäre eine geile Idee gewesen. Ja. Knockouts? Naja, aber darauf kommen die WWE ja nicht. Gut, Kleisi, dein Schlusszitat zum Pay-Per-View. Habe ich das nie eben schon gemacht? Nein, das doch. War der. Nee, weil dann in dem Moment kam der Jan rein und dann damit konntest du es nicht machen. Ich hab doch gesagt, für ein B-Pay-Per-View war es gut. Ich ja, und dann kam irgendwann der Jan rein und hat läuft der Podcast noch geschrien. Also, da war ich schon fertig. Ach so, gut. Und dann nur noch der Speedy. Also, ja. Ich hab ja vorher gesagt, das ist Müll war aus der Parking. Nein, das war ich. Ich hab dir die Pointe geklaut, ich hab schon vergessen. Ach ja, und übrigens... Klaut ihr Schweizer nicht mal alles? Ja. Ricola kommt von den Österreichern. Ricola! Er hat's erfunden, der Österreich. Ja, freilich. Und der Schweiz hat's geklaut. Aber als uns das verkauft und jeder glaubt's uns. Aha. Really? Nee, glaube ich nicht. Really? Also auf jeden Fall noch zu Art Truth. Ich möchte wirklich mal das Match Art Truth versus Little Jimmy sehen. Gerne. Das sieht aber doch dumm aus, wenn Art Truth irgendwie in die Luft schlägt oder so. Also. Es gab doch mal so ein Wrestler. Du hast jetzt nicht wirklich über die Umsetzung dieses Matches nachgedacht. Doch, ich will sehen. Es gab doch mal einen Wrestler in der Attitude-Zeit, der hatte doch immer ein Match mal gegen sich selber gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Undertaker. Nein! Nein, ganz ehrlich, ich will jetzt keinen Spaß machen. Das gab es irgendwie 1999 bei einer Raw-Ausgabe. Oder ich weiß nicht, ob er das immer gemacht hat. Habe ich mir aber mal angeschaut. Und da gab es wirklich einen Wrestler, der hat gegen sich selber gekämpft. Der hat sich dann einen Stuhl gegen den Kopf gehauen. Das könnte Pro Bowler sein, der würde ja immer treffen. Ja, also für die, die das wissen, die seit 1999 oder vor bis 1999 Wrestling geschaut haben, die können das beweisen. Schreibt es mal mit unter das Video, wie der Wrestler hieß. Dankeschön. DJ war übrigens auch mal ein unsichtbarer Wrestler. Invisible Wrestler. Nein, der Assassin Invisible. Oder so. Und zwar ist das fehlbare Produkt einer Voodoo-Priesterin. Und zwar gab es Assassin A und Assassin B und sie hat aus Versehen noch einen Unsichtbaren erschaffen. Und der wurde dann irgendwie sichtbar und das war ein Comeback von TJ. Also eigentlich ist TJ, dass du mir einen Hinweis gegeben hast. Nur eine fehlentstandene Produktion einer Voodoo-Priesterin. Also wenn man schon sich vorstellen will, wie... Okay, ich möchte damit auch schon den Podcast beenden, aber wir sind ja auch schon so weit durch. Speedy, es war wirklich eine bravouröse Ausgabe mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du auch in den späteren Ausgaben dieses Podcasts mit dabei bist. Aber immer doch. Super, also das war ein sehr lustiger Podcast, bei dem ich bis jetzt war und ich komme immer wieder. Ja, man merkt also, wir sind wirklich extrem lustig. Alleine, weil das Problem ist, dass bei Cut of Personality, ich mag den Podcast mega, aber es wird halt immer alles ein bisschen zu ernst genommen. Zum Beispiel auch das Lustigsein. Dinge. Nein, bei Talk of Honor ist es ja genauso. Also da wird nicht wirklich mal was Lustiges gemacht. Nur mal ganz spontan. Wir hauen das immer raus. Wir haben das alles schon der Choreografie mit einstudiert hier. Ja, okay. Wir sind... Speedy, wir sind so ähnlich wie iCarly, wir proben das immer erst alles, damit wir es sagen. Kurze Frage, was ist iCarly? Kann ich mal ganz kurz fragen? Alter, also, was guckst du für Sendung? Ich wieder auf schwulen Pornos anspielen, das steht hier. Hardcore-Pornos! Du kannst ja mal den TJ anrufen, der wird nichts gegen dich, TJ, ich mag dich! So, Kreisi, Chris und der Jan, es war auch mit euch natürlich wieder toll. Also, ihr seid ja immer mit dabei und es macht wirklich extrem viel Spaß mit euch. Mit allen Vieren auf jeden Fall. Ich freue mich, wir haben ja schon so ein kleines Grundgerüst aufgebaut, wir vier. Und ich zerstöre es. Und jetzt... Jetzt kommt der diktatorische Schweizer und zerstört alles. Hallo, ich hab gedacht, du bist hier der Diktator. Ich bin der Führer, nicht der Diktator. Führer. Ja. Nee, nee, Diktator ist noch nicht geschützt, aber sonst alles. Ja, okay. Dann sage ich tschüss, bis dann und eigentlich hätte ich jetzt, wenn wir gestern nicht den Fehler gemacht hätten, würde ich euch jetzt die Tortur mit dem es gibt ein Lied, das geht jedem auf die Nerven jetzt noch machen. Nein! Aber da ich es gestern ja schon gemacht habe, auch mit Lollipop, werde ich jetzt nur noch mal ganz kurz den Refrain spielen von Lollipop. Yes! Ja, es ist ja auch schon schlimm. Lollipop werde ich jetzt noch mal ganz kurz spielen, also anspielen und damit müsst ihr bitte leise sein dann. Und es war eine tolle Sendung mit euch. Ich bedanke mich noch mal bei euch vielen. Lollipop, Lollipop, oh Lollipop. Ihr könnt ja mitsingen, wenn ihr wollt, okay? Ich hab eine bessere Abmoderation. And now we continue with an ultra-violent Lollipops match. That was just your life. Das ist der gute Morgenschein in einer Interaktionsrunde und wir wollen jetzt alle ein Lied singen, damit wir nicht mehr negativ geladen sind. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Ich weiß ein Lied, das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven. Mir geht's jetzt schon auf die Nerven. Das geht dir auf die Nerven, geht dir auf. Das geht dir auf die Nerven, geht dir auf die Nerven, geht dir auf. Ich muss mich hier muten, ich flippe hier aus. Geht dir auf die Nerven. Ich